Sie hören, warum Deutschland es besser macht. Ein bewundernder Blick von außen, von John Kempfner. Aus dem Englischen von Barbara Steckhahn und Thomas Wollermann. Gelesen von Till Hagen, ein Hörbuch des Argon Verlags. Einleitung: Deutschland und die Insel. Im Januar 2021 jährte sich zum 150. Mal die formelle Gründung des deutschen Nationalstaats. Doch das Interesse der Deutschen, diesen Meilenstein der Geschichte feierlich zu begehen, war eher gering. Deutschland steht von Bismarck bis zu Hitler für Militarismus, Krieg, Holocaust und Teilung. Kein anderes Land hat in so kurzer Zeit so viel Unheil angerichtet. Doch gab es in jüngster Zeit auch zwei Jubiläen, die ein anderes Bild zeichnen. Im November 2019 feierten Millionen den 30. Jahrestag des Falls der Berliner Mauer. Und im Oktober 2020 sind 3 Jahrzehnte seit der Wiedervereinigung vergangen. Auch das ein Anlass, unter Pandemiebedingungen, für öffentliche Festakte. In seiner ersten Hälfte glich die Historie des modernen Deutschland mit Krieg und Diktatur eine Horrorgeschichte. Seine zweite ist auf bemerkenswerte Weise von Wiedergutmachung, Stabilität und Reife geprägt. Kein Land hat so viel Positives in so kurzer Zeit erreicht. Das ist jene Seite der deutschen Geschichte, von der ich berichten möchte. Vielen fällt es schwer, Deutschland als moralisches und politisches Vorbild zu sehen. Die erstaunlich vielen Engländer, die auch heute noch Churchill und dem britischen Gemeinschaftsgeist unter den deutschen Luftangriffen auf London, dem Blitz, nachhängen, habe ich bereits mit einigen unbequemen Wahrheiten konfrontiert. Aber auch die Deutschen, die sich gerne zieren, Verantwortung zu übernehmen, werden sich herausgefordert fühlen. Während derzeit in vielen Teilen der Welt autoritäre Systeme Konjunktur haben, ein außer Rand und Band geratener und inzwischen abgewählter amerikanischer Präsident die Demokratie aushöhlte, China nach neuer und Russland nach alter Macht greift, bildet ein Staat, Deutschland, ein Bollwerk der Vernunft und der Stabilität. Es steht sehr viel auf dem Spiel. Die freiheitliche Demokratie an sich ist in Gefahr und Deutschland kommt eine zentrale Rolle bei ihrer Rettung und Erneuerung zu. Deutschland hat eine stabile Verfassung. Politische Diskussionen werden auf einem reiferen Niveau als anderswo geführt und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Landes war nach dem Krieg über weite Strecken einzigartig. Deutschlands Krisenmanagement könnten sich viele andere Staaten zum Vorbild nehmen, was sich nicht zuletzt zu Beginn der Coronavirus-Pandemie gezeigt hat. Und welches andere Land wäre in der Lage gewesen, eine Riesenaufgabe wie die Wiedervereinigung zu bewältigen und das mit insgesamt überschaubaren Reibungen? Welche andere Nation in Europa, von der Türkei einmal abgesehen, hätte mehr als 1 Million notleidende Menschen aufgenommen? Deutschland steht vor vielen Problemen. Der Zustrom der Flüchtlinge hat gesellschaftliche Spannungen verschärft. Das Vertrauen in die politischen Parteien schwindet. Viele Menschen, besonders im Osten des Landes, fühlen sich von den simplen Parolen des politischen Extremismus angesprochen. Das Wirtschaftswachstum hat sich durch eine überzogene Konzentration auf den Export, insbesondere nach China, durch eine alternde Bevölkerung und eine in Teilen marode Infrastruktur verlangsamt. Europa und die demokratische Welt verlangen dringend nach Führung. Doch Deutschland zögert, außenpolitische Verantwortung zu übernehmen. Woher also das Vertrauen? Woher der Glaube an Deutschland? Ein Land wird, genau wie eine Institution oder ein einzelner Mensch, weniger an der Größe der Schwierigkeiten gemessen, die es zu bestehen gilt, als an der Art und Weise, wie sie überwunden werden. Unter diesem Aspekt kann man Deutschland nur beneiden. Es hat sich eine Reife erworben, die vielen anderen Ländern fehlt. Das war in keiner Weise vorherbestimmt. Deutschland hat es sich hart erkämpft. 5 entscheidende Jahre waren es, die Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg prägten. 1949, 1968, 1989, 2015 und 2020. Ich werde im Folgenden die Bedeutung dieser einschneidenden Momente für die einzelnen Lebensbereiche betrachten, allerdings eher thematisch geordnet als chronologisch. Sie haben tiefe Spuren in der Gesellschaft hinterlassen und allesamt Deutschland zu dem gemacht, was es heute ist. Von 1945 bis 1949 dominierte der Wiederaufbau des verwüsteten und besetzten Landes. Kriegsschäden gab es in fast allen Städten. Viele lagen in Schutt und Asche. Millionen Menschen waren auf der Flucht. Aus der vom Trauma der totalen Niederlage beherrschten Stimmung halfen die Alliierten, insbesondere die Amerikaner, dem Land wieder auf die Füße. Die Basis allen öffentlichen Lebens in Deutschland ist das Grundgesetz. Dieses außergewöhnliche Dokument stellt eine der größten Leistungen aus der Zeit des Wiederaufbaus und der Neuausrichtung nach dem Zweiten Weltkrieg dar und hat sich als ausreichend robust und dabei zugleich als anpassungsfähig erwiesen. Die mehr als 60 Änderungen und Ergänzungen haben seinen Kern nicht angetastet. Damit erweist es sich im Vergleich mit anderen Gründungsdokumenten als so etwas wie ein Geniestreich. Die Verfassung der USA beispielsweise schleppt auf das 18. Jahrhundert zugeschnittene Bestimmungen mit sich herum, wie etwa den zweiten Verfassungszusatz, das Recht der Bürger auf Waffenbesitz. Frankreichs vierte Republik, ungefähr zur selben Zeit gegründet wie die Bundesrepublik, hatte nur 12 Jahre Bestand. Die spanische Verfassung, 1978 nach dem Ende der Franco-Diktatur verabschiedet, gerät durch den Streit zwischen Zentralregierung und Katalonien schwer unter Druck. Italien und Belgien hatten nach dem Zweiten Weltkrieg große Schwierigkeiten, überhaupt stabile Regierungen zu bilden. Und im Vereinigten Königreich behilft man sich mit Improvisationen und hofft, schon irgendwie durchzukommen. Der Aufbau der politischen Architektur des westlichen Nachkriegsdeutschland ist einer der großen Erfolge der freiheitlichen Demokratie. Auch die Briten hatten daran ihren Anteil. Sie halfen bei der Ausarbeitung einer Verfassung, die so erfolgreich wurde, dass viele Deutsche sie heute als ihren größten Stolz bezeichnen. Warum ist Großbritannien selbst nicht auf die Idee gekommen, etwas Ähnliches auch für unser Land zu schaffen, anstatt sich weiter mit so peinlich verknöcherten politischen Strukturen herumzuschlagen? So erfolgreich sich der Wiederaufbau der deutschen Wirtschaft gestaltete, so wenig Platz blieb für Wiedergutmachung und ein historisches Schuldbekenntnis in jenen frühen Nachkriegsjahren. Dazu kam es erst in der zweiten prägenden Phase, im Zuge der Proteste von 1968. Als die junge Generation Eltern und Großeltern mit der Vergangenheit konfrontierte und nicht mehr bereit war, Verschweigen, Halbwahrheiten und Lügen zu akzeptieren. Die Jungen verlangten Antworten auf ihre Fragen über das vergangene Grauen. Sie wussten, dass viele der Älteren daran beteiligt gewesen waren oder auch darüber hinweggesehen hatten. Das dritte Schlüsselereignis war natürlich der Fall der Mauer und die Wiedervereinigung, die sich keineswegs mit historischer Zwangsläufigkeit ergab, und ein friedlicher Verlauf war keineswegs selbstverständlich. Seither ist viel über die im Vereinigungsprozess begangenen Fehler gesprochen worden. Hätte mehr von der ostdeutschen Wirtschaft erhalten werden können? Wurde zu überstürzt gehandelt? Hatten sich die Wessis arrogant und unsensibel verhalten? Warum wurden vorhandene Stärken der DDR, wie die gleichberechtigtere Rolle der Frauen, nicht stärker anerkannt? All dies sind berechtigte Fragen. Dennoch, wohl kaum ein anderes Land hätte eine Mammutaufgabe wie diese mit wenigen Begleitschäden bewältigt. Den vierten Umbruchsmoment löste die Flüchtlingskrise 2015 aus. Schlussendlich war Deutschlands damalige Reaktion bemerkenswert. Zur großen Verblüffung seiner Nachbarn öffnete das Land einem seit Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa nicht mehr gesehenen Strom flüchtender Menschen die Türen. Das riss gesellschaftliche Wunden auf. Der politische Diskurs wurde angeheizt. Die AfD feierte Wahlsiege. Trotzdem war es die richtige Entscheidung, eine gute Entscheidung. Was sonst hätte Deutschland tun sollen, hätte der wachsenden Kritik entgegengehalten werden können. Das Bild des heutigen Deutschland ist stark von seiner Kanzlerin geprägt. In einer Fernsehansprache wenige Wochen nach Ausbruch der Corona-Krise bezog sich Angela Merkel auf den Zweiten Weltkrieg, und zwar, eine Ausnahme in der deutschen Politik, einmal nicht mit einem Bekenntnis deutscher Schuld. Seit der deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames solidarisches Handeln ankommt. In ernstem Ton sprach sie weiter von den notwendigen Einschränkungen des öffentlichen Lebens, vom Einsatz der Armee, von der Einhaltung der getroffenen Maßnahmen. Lassen Sie mich versichern, für jemanden wie mich, für die Reise- und Bewegungsfreiheit ein schwer erkämpftes Recht waren, sind solche Einschränkungen nur in der absoluten Notwendigkeit zu rechtfertigen. Sie sollten in einer Demokratie nie leichtfertig und nur temporär beschlossen werden, aber sie sind im Moment unverzichtbar, um Leben zu retten. Die Kanzlerin, die im sozialistischen Deutschland hinter der Mauer gelebt hatte, machte es sich nicht leicht mit diesen von der Not diktierten Freiheitsbeschränkungen. Und was geschah unterdessen bei uns auf der Insel? Das Vereinigte Königreich hatte die Krise in keinem Augenblick im Griff. Es taumelte von einer Entscheidung zur nächsten, in ständiger Begleitung von offiziellen Verlautbarungen, die durchweg vom typischen großspurigen Getöse Boris Johnsons geprägt waren. Jede Maßnahme erhielt den Stempel einzigartig in der Welt, nur um sich alsbald als unwirksam zu erweisen, ob es nun um Schutzkleidung, Ausgangsbeschränkungen oder eine Corona-App ging. Von der Quarantäne bis zum Lockdown, Johnson geriet bei jedem Schritt ins Straucheln. Deutschland verzeichnete ganz andere Fallzahlen und erst recht eine andere Atmosphäre. Der Umgang des Landes mit der Krise war insbesondere während der ersten Welle von Kompetenz und Merkels ruhiger Hand geprägt. Die Kanzlerin respektierte die Entscheidungen, die in den Bundesländern und Städten getroffen wurden. Sie und ihre Regierung konzentrierten sich auf vorausschauende Planung, vertrauten den Wissenschaftlern und sprachen offen und nüchtern mit den Bürgern. Im Winter 2020/21 trübte sich dieses positive Bild etwas. Der Bundesregierung mangelte es an Entscheidungsfreude und in den Bundesländern regte sich Widerspruch gegen ihre Maßnahmen. Die Bürger hielten sich nicht so streng an die Regeln, wie es nötig gewesen wäre. Und obwohl einer der Impfstoffe das Siegel Made in Germany trug, lief das Impfprogramm nur langsam und mit Pannen an. Doch wenn dereinst die Geschichte der Pandemie geschrieben und bewertet wird, wie die einzelnen Länder mit dieser Situation umgingen, dann wird Deutschland immer vergleichsweise gut dastehen. Alles in allem hat Deutschland die Sache richtig angepackt. Auch hier kann sich die Leistungsbilanz Deutschlands sehen lassen. Mit dem nahenden Ende der Ära Merkel steht Deutschland gleichzeitig vor mehr Prüfungen als jedes andere vergleichbare Land. Warum? Nach Ansicht von Thomas Bagger, Berater von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, steht und fällt die Identität der Nation, ihre Stabilität und ihr Selbstwertgefühl mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung der Nachkriegszeit, mit der Herrschaft des Rechts. Auch in schwierigen Zeiten fällt das moderne Deutschland nicht mehr zurück in billige Rhetorik. Im Unterschied zu Russland und Frankreich, wo man gern militärische Symbole beschwört, den USA mit ihrem Gründungsväter-Mythos und dem Vereinigten Königreich mit seinem kriegerischen Rule Britannia-Patriotismus, hat Deutschland nichts, woran es sich im Notfall klammern kann. Deshalb hält man sich dort mit solcher Leidenschaft an Verfahrensabläufe, will man alles richtig machen, nichts überstürzen und zu lockern nehmen. Deutschland findet beim Blick in seine Geschichte nur wenige positive Bezugspunkte. Deshalb verweigert es sich einer historischen Tradition und nimmt jede Herausforderung der Demokratie als existenzielle Bedrohung wahr. Und deshalb bewundere ich, wie viele andere, die eine komplizierte Beziehung zu diesem Land haben, so rückhaltlos die Ernsthaftigkeit, mit der es sich seit 1945 seinen Aufgaben widmet. Ein großer Teil der Stärke Deutschlands wächst aus seinem Erinnerungsvermögen. Meine Beziehung zu Deutschland reicht über meine familiären Wurzeln bis in die 1930er Jahre zurück. Mein jüdischer Vater Fred floh beim Einmarsch von Hitlers Truppen in die damalige Tschechoslowakei aus seiner Heimatstadt Bratislava. Seine Eltern schlugen sich mit ihm per Eisenbahn und Auto quer durch Deutschland und entkamen ins weitere Ausland. Mehrfach wären sie beinahe gefasst worden, konnten aber mit der Hilfe freundlicher Menschen immer wieder entkommen. Viele Angehörige ihrer weitläufigen Familie wurden in Konzentrationslagern ermordet. Mein Vater baute sich eine Existenz in England auf und lebte auch 15 Jahre in Singapur, wo er im britischen Armeehospital meine Mutter kennenlernte, eine Krankenschwester, die einer christlichen Arbeiterfamilie aus Kent entstammte. Zu meiner Londoner Kindheit in den 1960er und 1970er Jahren gehörte die übliche Mischung von populären Kriegsliedern, Witzen, Fernsehshows, die allesamt gegen die tumpen Crowds, einschließlich ihres impotenten Führers, gingen. Ich spielte im Luftschutzbunker im Garten meiner Großmutter in Oxford, las später John le Carré und Frederick Forsyth, schaute im Kino Im Schatten der Zitadelle und Mai 1943 die Zerstörung der Talsperren und lachte einige Jahre darauf Tränen über die Folge von Fawlty Towers, in der John Cleese beim Empfang von Deutschen in jedem Satz den Weltkrieg erwähnt. Trotz der zuvor ausgegebenen Parole bloß kein Wort vom Krieg und schließlich im Stechschritt umhermarschiert. Gelegentlich wurden solche Klischees auch durchbrochen. Auf Wiedersehen, Pat, ein britisches Comedy-Drama über Bauarbeiter aus dem Nordosten Englands, die Arbeit in Westdeutschland suchen, zeigte eine menschlichere und differenziertere Seite der Beziehungen zu Deutschland. Insgesamt aber war das Bild von den Deutschen durch die fiesen Witze der Boulevardpresse geprägt, die sich darüber ausließ, wie die Deutschen mit ihren Handtüchern auf den Liegestühlen sämtlicher Strände nun doch noch die Weltherrschaft eroberten. Ich war noch zu jung, um Vincent Mulcrones Kommentar in der Daily Mail am Morgen des Endspiels der Fußball-WM 1966 zu verstehen. Westdeutschland wird uns vielleicht heute in unserem Nationalsport besiegen, aber das wäre nur fair. Wir haben sie schließlich zweimal in ihrem geschlagen. Bekanntlich gewann England dank eines zweifelhaften Tores 4:2. Die britischen Fußballfans hatten einen neuen Schlachtgesang. Two World Wars and One World Cup. Noch 1996, als wir uns nach 30 Jahren demütigender Niederlagen Hoffnung machten, uns endlich mal wieder als Fußballhelden fühlen zu dürfen, als am Ende der Regierungszeit von Tony Blair Cool Britannia heraufzog, konnten wir es uns nicht verkneifen. Achtung, Surrender, brüllte der Mirror in Riesenlettern auf der Titelseite. For you, Fritz, the Euro Championship is over. Nicht wenige rissen solche Witze in bitterem Ernst. Für viele Engländer geht der Zweite Weltkrieg nie zu Ende. Es macht einfach zu viel Spaß, die Deutschen zu bepöbeln. Mit 15 begann ich, die Dinge anders zu sehen. Ich lernte Deutsch und verliebte mich in die Sprache. So begegnete ich Goethe, Brecht, Max Frisch und Nina Hagen. Mit Anfang 20 ergriff ich eine Gelegenheit beim Schopf und ging als junger Reporter nach Bonn ins Bundesdorf. Im April 1986, fast 50 Jahre nachdem er aus Deutschland geflohen war, besuchte mich dort mein Vater. Seit seiner abenteuerlichen Flucht war er nie wieder in diesem Land gewesen. Als wir vor seinem Abflug miteinander telefonierten, spürte ich, wie nervös er war. Dass die Lufthansa bei der Ankunft sein Gepäck nicht fand, machte es sicher nicht einfacher für ihn. Vielleicht haben die Deutschen doch nicht so viel Organisationstalent, witzelte er. Wir fuhren mit dem Auto über die Transitstrecke nach West-Berlin. Deutschland machte auf ihn den Eindruck eines entspannten Landes, das ihm, der sein wienerisch gefärbtes, in den 1930ern stecken gebliebenes Deutsch rasch wiederfand, mit selbstverständlicher Höflichkeit begegnete. Abgesehen vom Besuch meines Vaters, dachte ich während meiner geruhsamen Zeit in Bonn selten an den Krieg. Die Freunde, die ich in der Redaktion kennenlernte, und die Studenten, denen ich an der Universität begegnete, kamen mir nicht viel anders vor als die jungen Leute zu Hause. Die deutsche Vergangenheit war für mich kein großes Thema. Schwierig war allenfalls die Gegenwart, das zwanghafte Verhältnis der Deutschen zu Regeln. Ich erinnere mich noch gut, wie ich an einem schönen Sonntag einmal auf dem Balkon meiner Wohnung saß und Rockmusik im Radio hörte. Als der Piepton der stündlichen Nachrichtensendung ertönte, schaltete meine deutsche Freundin das Radio aus. Ich bat sie, es wieder anzustellen. Das wollte sie nicht. Ob ich denn nicht wisse, dass jetzt Mittagsruhe sei? Ich fiel aus allen Wolken. Für so etwas braucht man doch keine Regeln, sagte ich. Oh doch, die braucht man, erwiderte sie. Ich trumpfte sofort mit dem Klischee der Herdenmentalität auf, wozu die führe, sei ja wohl bekannt. Sie betitelte mich als egoistischen Thatcher-Lackel, dem andere Menschen einfach egal seien. Oft denke ich noch an diesen Streit zurück und frage mich, wer nun eigentlich recht hatte. Manche Klischees über das Leben in Deutschland erwiesen sich als durchaus zutreffend. Einmal brummte mir ein Polizist eine Geldstrafe auf, weil ich es als Fußgänger gewagt hatte, die Straße zu überqueren, obwohl das rote Ampelmännchen zu sehen war, und zwar um 4 Uhr morgens. Mein Einwand, dass es sicherlich noch Stunden dauern würde, bevor in dieser ruhigen Nebenstraße ein Auto vorbeikäme, stimmte den Polizisten keineswegs milder. Regeln sind Regeln, basta. Der Bürokratie muss gehuldigt werden. Logik hin oder her. Einmal klemmte ein Briefumschlag mit vornehmem Prägedruck unter meinem Scheibenwischer. »Lieber Nachbar«, las ich auf dem Papier, »würden Sie bitte Ihr Auto waschen? Es ist ein Schandfleck für unsere Straße.« Einige Regeln mögen sich im Laufe der Jahre etwas gelockert haben, dafür sind andere hinzugekommen. Wehe dem Fußgänger, der seine Schritte unbedacht auf einen Radweg lenkt. Und auch mit der Pünktlichkeit kann man es nie übertreiben. Neulich fuhr ich mit einer Freundin am Sonntag zum Lunch in einen Berliner Vorort. 7 Minuten vor 1 erreichten wir unser Ziel. Geschafft. Dann können wir noch ein bisschen reden, erklärte sie hochzufrieden und verkündete um 1 Uhr, jetzt können wir klingeln. Viele Deutsche nicken verständnisvoll, wenn man damit Probleme hat, und bringen Erklärungen und Entschuldigungen vor. Auf Platz 1, jedes Land hat seine Macken. Auf Platz 2, etwas lahm, wir brauchen die Regeln, um uns selbst zu kontrollieren. Am interessantesten ist die 3. Ausrede. Eine Grundlage der deutschen Gesellschaft ist die Haltung, dass jeder der Gesamtheit gegenüber Pflichten hat, dass man sich gemeinsam für etwas einsetzt und dass eine Ordnung, die auf Regeln beruht, niemandem schaden kann. Ein in die Jahre gekommener Punk, den ich in Leipzig traf und der einst mit Malcolm McLaren und den Sex Pistols in London herumgehangen hatte, erklärte mir, die Deutschen fürchteten nicht so sehr wie den sogenannten rechtsfreien Raum, der es den Mächtigen ermöglicht, die Machtlosen zu schikanieren. Er wies aus dem Fenster. Man darf seinen Nachbarn nicht durch Anbauten das Licht wegnehmen. Nach einer bestimmten Uhrzeit darf man keinen Lärm mehr machen, weil die alten Leute sonst nicht schlafen können. Und das von einem ehemaligen Punkrocker. Er war unerschütterlich in seiner Überzeugung. In einer demokratischen Gesellschaft, betonte er, habe der Staat die Aufgabe, den Schwachen zu helfen, den Starken in die Parade zu fahren und so für ein Gleichgewicht zwischen den Reichen und Armen zu sorgen. Der Kampf der Kulturen der letzten Jahre und der durch Trump und den Brexit ausgelöste doppelte Schock sind den Deutschen in die Glieder gefahren. Die häufig von Gewalt begleiteten Proteste der Gelbwesten in Frankreich haben ein Übriges getan. Die Deutschen haben die 4 Jahre währende Brexit-Agonie mit ungläubigem Staunen verfolgt. Sie konnten es nicht fassen, wie im Mutterland des Parlamentarismus, dem Musterland der Stabilität und Vorhersehbarkeit, ein solches Chaos ausbrechen konnte. Das Ergebnis des Referendums war ein schwerer Schock. Den Deutschen war bewusst, dass die Briten, wie auch manche ihrer eigenen Landsleute, dem Projekt Europa skeptisch gegenüberstanden. Aber sie hätten es nicht für möglich gehalten, dass dies zu einem gesamtgesellschaftlichen Nervenzusammenbruch führen würde. Infantil und unprofessionell waren 2 der häufigsten Attribute, mit denen die britische Politik jener Zeit beschrieben wurde. Was die Deutschen aber am meisten entsetzte, war die völlige Regellosigkeit. Was sollte nun gelten? Ein einmaliges Referendum oder die repräsentative Demokratie? Das fragten nicht viele deutsche Bekannte. Das, stammelte ich, sei nicht so einfach zu beantworten. Wie kann man in einem System leben, in dem die wichtigsten Amtsträger ohne Plan von Moment zu Moment entscheiden? Ich konnte nur mit der Schulter zucken, wie man es eben tut, wenn man das Versagen seines eigenen Landes erklären soll, aber im Grunde weiß, dass man keine plausible Erklärung hat. Die Deutschen versuchten ihr blankes Entsetzen gelegentlich mit dem ihnen eigenen Humor zu kontern. Besonders gerne imitierten sie die »Order, Order« Rufe von Unterhaussprecher John Bercow. Eine Berlinerin erklärte mir, ohne jede Ironie, sie hätte ihr Netflix-Abo gekündigt. Die Übertragungen aus dem britischen Parlament böten ihr genug Unterhaltung. Im Dezember 2018, als Theresa May mit ihren ersten Versuchen, eine Einigung mit der EU zu erreichen, eine Schlappe erlitt, verlieh die Heute-Show des ZDF einen ihrer goldenen Vollpfosten an Großbritannien. Weitere gingen an Donald Trump und den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman. Bilder von Merkel, die peinlich lange vor dem Kanzleramt warten musste, weil offenbar die Tür der Limousine der britischen Premierministerin klemmte, kommentierte Oliver Welke in der Heute-Show des ZDF: May kommt einfach nicht mehr raus, weder aus der EU noch aus ihrem blöden Auto. Der Moderator fuhr fort: Man möchte den Briten einfach nur noch zurufen: Geht einfach, ehrlich, geht einfach, oder? Harter Brexit, weicher Brexit, flüssiger Brexit, es ist mir völlig egal. Und illustriert durch die Karikatur eines Engländers mit Bowler Hat kommentierte er: Man muss ja mal lernen aus seinen Fehlern. Das ist ja, als ob England einmal auf die heiße Herdplatte fasst, dann nochmal und dann noch anfängt, sich zusätzlich eine Gabel ins Auge zu stechen. Es tat weh, so etwas zu sehen. England, Zielscheibe des Spotts der Welt. Dabei hatte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke es in der Rheinischen Post doch ganz richtig auf den Punkt gebracht. Der Brexit ist kein Spiel, sondern bitterer Ernst. Der Wahlsieg Johnsons im Dezember 2019 vertiefte die Kluft zwischen den beiden Ländern. Sicher mag es Deutschland erleichtert haben, dass nun Klarheit über den Brexit herrschte. Dafür hatte es nun das Beispiel eines gefährlichen Populismus direkt vor seiner Haustür. Wo waren die Vernunft und der Pragmatismus geblieben, die Markenzeichen der Briten, fragten sie sich. Wie konnten sie jemanden zum Premierminister wählen, der bekanntlich als Journalist in Brüssel Geschichten über die EU erfunden hatte, der am liebsten den Clown spielte und sich nun plötzlich seriös geben musste, weil er eine Pandemie zu managen hatte? Für viele Deutsche ist Johnson die Verkörperung all dessen, was ein Politiker nicht sein sollte. Die meisten Deutschen, mit denen ich zu tun hatte, fanden die Nöte Großbritanniens traurig und bedauerlich, ja geradezu mitleiderregend. Viele Gespräche begannen mit der Frage: Was ist nur los bei euch auf der Insel, mein Freund? Ja, was war denn eigentlich los? Der Brexit ist jedenfalls nicht die Ursache von Großbritanniens Psychokrise, er ist ein Symptom. Wir stecken in einem maroden politischen System fest und leiden an Größenwahn. Als der ehemalige amerikanische Außenminister Dean Acheson Anfang der 60er Jahre bemerkte, Großbritannien hätte nach dem Verlust seines Empire noch keine neue Rolle gefunden, rechnete er sicherlich nicht damit, dass wir auch 6 Jahrzehnte später nicht weitergekommen wären. Im Grunde verharrt England noch immer in dem Moment, als es den Krieg gewann. Wir strömen in die Kinos, um uns Filme wie Dunkirk und Die dunkelste Stunde anzuschauen. Unsere kulturellen und historischen Bezugsgrößen sind auch heute noch Ereignisse, die vor 75 Jahren stattfanden. Seit Jahrzehnten stellen weite Teile unserer Medien die europäische Integration als Verschwörung der Deutschen und Franzosen dar, denen es darum gehe, englische Werte zu untergraben. Das beschreiben sie gern mit Vokabeln wie Sieg und Kapitulation, Kollaborateure und Verräter. Direkt nach dem Krieg konnte England weder ökonomisch noch militärisch mit den USA mithalten. Es war nicht Großbritannien, das den Marshallplan auf den Weg brachte. Doch die britische Rheinarmee hatte großen Anteil daran, die Freiheit Berlins zu sichern. Großbritannien half dem besiegten Land beim Aufbau freier Medien und solider politischer Institutionen, wofür viele Deutsche bis heute dankbar sind. England ist nie richtig mit der Europäischen Union warm geworden. Während des ersten Referendums im Juni 1975 verglichen die Gegner eines Verbleibs in der damaligen Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft den Beitrittsvertrag mit Chamberlains Münchner Abkommen. Als Helmut Schmidt sich 1974 auf eine Rede vor dem Parteitag der Labour Party vorbereitete, fragte er sein Kabinett, mit welchen Argumenten er die britischen Wähler bewegen könne, in der EWG zu bleiben. Katharina Focke, Ministerin für Jugend, Familie und Gesundheit, die gerade von einem Treffen mit ihrer britischen Amtskollegin Barbara Castle zurückgekommen war, schrieb an Schmidt: Der einzige Weg, um Großbritannien in der europäischen Gemeinschaft zu halten, wäre, es nicht daran zu erinnern, dass es sich in ihr befindet. Das Memo mit diesem Zitat war 2019 in der Ausstellung Very British – Ein deutscher Blick zu sehen, die im Haus der Geschichte in Bonn gezeigt wurde. Wie mir Pressesprecher Peter Hoffmann sagte, war dies eine der meistbesuchten Ausstellungen des Museums. Ursprünglich vor dem Referendum konzipiert, wurde sie später um einen eigens dem Brexit gewidmeten Saal erweitert. Hoffmann räumte ein, dass das starke Interesse der Deutschen an den Nöten der Briten die Zahl der Besucher in die Höhe getrieben hatte. Die Ausstellung war unterhaltsam, informativ und schmerzlich zugleich. Im Grunde handelte sie von einer unerwiderten Liebe. Die Deutschen waren leidenschaftliche Konsumenten britischer Subkultur, Popmusik und Fernsehserien. Sie waren immerhin selbstironisch genug, um auch Fawlty Towers lustig zu finden. Sie begeisterten sich für die bezaubernde Emma Peel aus Mit Schirm, Charme und Melone und sind auch heute noch für alles Britische zu haben. Viele Deutsche schwärmen von ihren Wohnmobilferien in Cornwall, Schottland und im Lake District. Sie kleben am Fernseher, wenn die Premier League spielt, sie verfolgen das Leben der Royal Family und weisen gerne darauf hin, dass zu deren Vorfahren auch Deutsche aus dem Haus Hannover zählen. Sie lieben britische Traditionen so sehr, dass sie sogar welche erfinden. Jahr für Jahr schaut man in Deutschland an Silvester Dinner for One. Seit der Erstausstrahlung im Jahr 1963 ist diese deutsche Produktion zur Sendung mit den meisten Wiederholungen der Fernsehgeschichte geworden. Die Deutschen kennen jede Zeile auswendig. Kein Brite hat je davon gehört. Der Fall der Berliner Mauer hätte eine sehr gute Gelegenheit geboten, Großbritanniens Rolle bei der Wiedergeburt des demokratischen Deutschland herauszustreichen. Auf beeindruckende Weise wurde ein repressives sozialistisches System gestürzt. Margaret Thatcher spielte dabei zusammen mit Ronald Reagan und Michael Gorbatschow eine wichtige Rolle. Doch die britische Premierministerin witterte nur Gefahren. Einen Monat nach den turbulenten Szenen in Berlin äußerte sie vor Amtskollegen der EU bei einem Dinner in Straßburg: »Zweimal haben wir die Deutschen geschlagen und nun sind sie wieder da.« Sie zog Karten von Schlesien, Pommern und Ostpreußen aus ihrer Handtasche und erklärte dem französischen Präsidenten François Mitterrand: »Das werden die sich alles nehmen und die Tschechoslowakei dazu.« Nicholas Redley, getreues Kabinettsmitglied von Margaret Thatcher, äußerte bekanntlich gegenüber der Zeitschrift Spectator, der europäische Wechselkursmechanismus sei durch und durch eine deutsche Schwindelei, darauf angelegt, ganz Europa zu übernehmen. Ich bin nicht grundsätzlich gegen die Preisgabe von Souveränität, aber nicht an diesen Haufen. Da könnte man sie genauso gut auch gleich an Adolf Hitler abtreten. Zwar musste er anschließend zurücktreten, aber er hatte im Grunde nur das ausgedrückt, was viele Briten oder zumindest die Briten eines bestimmten Schlages dachten. Thatcher betrachtete es als ihre Pflicht, Widerstand zu leisten, bis sie merkte, dass sie damit allein stand. Schließlich versuchte sie, über private Kanäle Gorbatschow zu gewinnen. Der Sowjetführer hatte nicht einen Moment in Erwägung gezogen, dass seine Reformen zum Zusammenbruch des Kommunismus im gesamten Ostblock führen könnten. Obwohl er doch die entscheidende Rolle in all diesen Fragen spielte, stimmte er nicht nur der Wiedervereinigung Deutschlands zu, sondern fand sich auch mit der Westorientierung Deutschlands und seiner Mitgliedschaft in der NATO ab, was letztlich dazu führte, dass die Sowjetunion ihre militärische Frontlinie zurückverlegte. Thatchers Bitten stießen bei ihm auf taube Ohren. Allerdings hatte auch Mitterrand Vorbehalte gegenüber dem neuen deutschen Projekt. Die Franzosen hatten ihre eigenen historischen Gründe, ein gestärktes und vereinigtes Deutschland zu fürchten. Das geschwächte und geteilte Deutschland war ihnen bislang sehr recht gewesen, wie es der französische Widerstandskämpfer und Schriftsteller François Mauriac in seinem Bonmot fasste: »Ich liebe Deutschland. Ich liebe es so sehr, es freut mich, dass es gleich zwei davon gibt.« Doch Mitterrand wusste, dass er sich der Geschichte nicht in den Weg stellen konnte. Allerdings muss man Thatcher zugutehalten, dass sie nur 3 Jahre später in ihren Memoiren zugab, sich geirrt zu haben. »Der einzige Fall, in dem ich mit meiner Linie zu einem außenpolitischen Thema unzweifelhaft gescheitert bin, war die deutsche Wiedervereinigung.« Die Jahrtausendwende und die Zeit danach, als Tony Blair und Gerhard Schröder über das gemeinsame Haus Europa sprachen, blieben ein kurzes Zwischenspiel. Der Brexit beendete all dies mit einem Paukenschlag. Selbst heute scheint England nicht zu wissen, was es eigentlich von Deutschland will. Hat Deutschland wirtschaftliche Schwierigkeiten, wie das Mitte der 1980er und Mitte der 1990er der Fall war, dann wird es als der kranke Mann Europas, als überreguliert und engstirnig verspottet. Feiert die Deutschland AG auf den globalen Märkten Triumphe, heißt es hingegen, die Deutschen seien unersättlich und raffgierig. Den Briten gefällt es nicht, wenn die Deutschen ihr Gewicht in der Welt geltend machen, auch wenn sie dafür sind, dass die Deutschen ihren Beitrag leisten. Glücklicherweise gibt es auch andere Erfahrungen. Direkte Kontakte im Wirtschaftsleben, in den Technologieunternehmen und im Kunstbetrieb haben Deutschland für die jüngere Generation der Briten entmystifiziert. Deutschlands Hauptstadt, oft als arm, aber sexy beschrieben, wurde zum Touristenmagnet. Junge Briten kommen an den Wochenenden nach Berlin, Hamburg und Leipzig, um dort die Clubs zu besuchen. Nach Spanien, Frankreich und Irland hat Deutschland inzwischen das viertgrößte Kontingent an Briten in Europa. Laut einer Studie der Organisation Oxford in Berlin und dem Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung stieg in den 3 Jahren seit dem Referendum die Zahl der Briten, die die deutsche Staatsbürgerschaft beantragten, um das 10-fache an. Für die kommenden Jahre erwartet man weitere Steigerungen. Viele junge Briten verknüpfen Deutschland heute mit Hoffnungen und Chancen. In den letzten 2 Jahrzehnten haben die Deutschen ihre Zurückhaltung, auch einmal etwas Gutes über ihr Land zu sagen, ein wenig gelockert. Manche erklären das mit der erfolgreichen Gastgeberrolle bei der Fußball-WM des Jahres 2006. Andere sehen keinen klaren Wendepunkt, sondern eher eine allmähliche Entwicklung. Trotzdem wirken die Deutschen dabei immer noch verhalten. Den 70. Jahrestag des Grundgesetzes begingen sie 2019 in aller Stille, mit Ausstellungen, Dokumentarsendungen im Fernsehen und Informationstafeln in den Innenstädten. Etwa um diese Zeit führte die Open Society Foundation eine detaillierte Umfrage zum Thema Patriotismus durch. Ein heißes Eisen in Deutschland. Immerhin gibt es eine Form des Patriotismus, der sich inzwischen auch die Deutschen rückhaltlos hingeben, den sogenannten Verfassungspatriotismus. Der Stolz, mit dem sie auf ihr Land blicken, hat nichts mit unserem flaggenschwenkenden Insel-Ego zu tun. Die Deutschen sind bestrebt, der Welt durch klare demokratische Regeln ein gutes Beispiel zu geben. Weil ich neugierig war und mehr darüber herausfinden wollte, machte ich im Sommer 2019 im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg eine Videoumfrage für Kari und Janosch, 2 Freunde, die eine besondere Sprachschule namens Easy German betreiben. Die von uns vorbereitete Frage an die Passanten lautete: Worin sind die Deutschen besonders gut? Die meisten Angesprochenen bekamen einen Schreck und begannen krampfhaft nachzudenken. Die häufigsten Antworten, teils im Ernst, teils mit einer Spur Ironie, lauteten Pünktlichkeit, Korrektheit, Gründlichkeit. Eine Person verstieg sich zu der Bemerkung: Wir sind streng, aber gerecht und direkt. Wir stehen zu unserem Wort. Viele beendeten ihre Aufzählung mit Brot oder Bier. Aber was machen die Deutschen wirklich besser? Was können andere von ihnen lernen? Was haben Sie selbst gelernt? Mit diesen Fragen hoffe ich, eine neue Debatte über dieses Land anzustoßen. Dabei geht es mir keineswegs darum, irgendeine Überlegenheit Deutschlands herauszustreichen, sondern lediglich um eine ausgewogenere Bewertung seiner jüngeren Geschichte. Man schaue sich nur mal in einem Buchladen in einem beliebigen Land der Welt um. Es ist dort kaum ein Titel über Deutschland zu finden, der nicht einen der beiden Weltkriege zum Thema hat. Zwar sind in den letzten Jahren auch einige vorzügliche Bücher zu anderen Themen erschienen, aber sie sind doch dünn gesät. Bleibt die Frage, warum ich dieses Buch gerade jetzt schreibe. Wie so viele Briten, die an ihrem Land verzweifeln, suche auch ich anderswo nach Antworten, nach Beispielen von mehr politischer Reife. Und was läge dann näher, als sich nach Deutschland zu wenden? Der Streifzug, der mich 1 Jahr lang durch Deutschland führte, machte mich nicht nachsichtig oder blind gegenüber seinen Fehlern. Sie werden hier alle angesprochen. Die Deutschen, die ich für dieses Buch interviewte, die prominenten Politiker und CEOs internationaler Unternehmen, die Künstler, die Freiwilligen, die sich für Flüchtlinge engagieren, die alten Freunde und die Leute auf der Straße, die Zufallsbekanntschaften, sie alle, wirklich alle, ohne jede Ausnahme, runzelten die Stirn über die Idee und den Titel dieses Buches. »Das kann man so nicht sagen«, protestierten sie, mal mit einem kleinen Entsetzensschrei, mal mit einem verlegenen Lachen. Und dann ergingen sie sich in einer Litanei über die Probleme Deutschlands und das, was ihrer Ansicht nach alles falsch läuft. Die Deutschen sehen Grund zur Sorge, wohin sie auch blicken. Alles, was ihnen lieb und teuer ist, scheint bedroht. Viele alte Gewissheiten, bezogen aufs eigene Land oder aufs Ausland, sind verloren gegangen. Die Vereinigten Staaten, einst Vorbild und Beschützer, versinken im Chaos. Die Präsidentschaftswahlen 2020 erschütterten die dortige Demokratie bis ins Mark. Allgemein scheint die Demokratie bereits tiefgreifend geschwächt, werden doch derzeit das internationale Recht und die einfachsten Verhaltensregeln offen verspottet von Populisten und starken Männern, von Donald Trump und Wladimir Putin über Recep Tayyip Erdogan bis zu Jair Bolsonaro. Im Land selbst sehen sich die Deutschen überall und ständig mit der AfD und den Schwierigkeiten konfrontiert, die Politiker der Mitte mit ihr haben. Und wie wir alle haben natürlich auch die Deutschen die Klimakatastrophe vor Augen. Welche Zeit wäre da besser geeignet, um die Resilienz des deutschen Staats auszutesten? Und wie die Menschen anderer Länder auch, sehen die meisten Deutschen düstere Zeiten heraufziehen. Doch trotz all der Probleme, die vor uns liegen, möchte ich hier leidenschaftlich widersprechen. Was mir Hoffnung macht, ist die Fähigkeit der Deutschen, sich selbst in Frage zu stellen. Ihre fast schon morbide Art, immer wieder aufs Neue die Erinnerung aufleben zu lassen. Sie bringen es nicht über sich, ein Loblied auf ihr Land zu singen. Ihre Weigerung, das Gute zu sehen, liegt in ihrer Natur. Und doch haben sie so vieles, auf das sie stolz sein können, verglichen mit den Alternativen, die sich in Europa und anderswo bieten. Anfang 2019 schrieb der amerikanische Journalist George Will in einem Kommentar in der Washington Post, das heutige Deutschland ist das beste Deutschland, das die Welt bisher gesehen hat. Länder, die zur Überheblichkeit neigen, wie etwa mein Heimatland, könnten sich ein Scheibchen von Deutschland abschneiden. Aber meine Ansichten sind wohl auch eine Herausforderung für die Deutschen. 2021, das Jahr der Bundestagswahl, begann überall auf der Welt mit einem Paukenschlag. Das Coronavirus war nicht eingedämmt, sondern breitete sich aus. Die Demokratie erlebte einen noch nie dagewesenen Angriff, als ein von Donald Trump aufgewiegelter Mob zum Sturm auf das US-Kapitol in Washington zog. Und das lange Drama des Brexit mochte zwar zu einem Ende gekommen sein, doch in Europa, das eine Unzahl von Herausforderungen zu bewältigen hat, herrschte Uneinigkeit. Ob es den Deutschen gefällt oder nicht, die Welt erwartet von ihnen, dass sie in kommenden Krisen eine Führungsrolle einnehmen. Sei es in der Klimakatastrophe, die bereits eingesetzt hat, oder bei künftigen Pandemien, Finanzkrisen, bei weiterem Aufkommen autoritärer Systeme und verstärkter Verletzung der Menschenrechte. Wer immer Merkel nachfolgt, steht vor der Aufgabe, weniger Bescheidenheit walten zu lassen und die deutschen politischen Werte energischer zu vertreten. Allein kann Deutschland das nicht schaffen, aber ohne Deutschland schafft es niemand. Viele Deutsche kuscheln sich auch weiterhin in die Schmusedecke aus USA, NATO und EU, die sie beschützen und vertreten sollen. Aber damit ist es vorbei. Wir leben heute in einer kälteren, in einer dunkleren Welt. Wer die Führung übernimmt, betritt zwangsläufig eine Grauzone, in der schwierige Entscheidungen zu treffen sind und in der man sich gelegentlich unbeliebt macht. Es könnte auch schmutzig werden. Wer führen will, muss Risiken eingehen. Und risikofreie Lösungen gibt es nicht. Deutschland sollte stets seine Geschichte vor Augen haben. Diese Geschichte fordert eine ständige Wiedergutmachung. Aber das darf nicht dazu führen, dass das Land in Untätigkeit verharrt. Wiederaufbau und Erinnerung. Wie sich Deutschland bis heute an seiner Vergangenheit abarbeitet. Weimar ist die Stadt von Goethe und Schiller, von Bach, Liszt und dem Renaissance-Maler Cranach dem Älteren. In Weimar verliebte sich die Schriftstellerin und einflussreiche Salondame Madame de Staël in deutsche Kultur. Dort gründete Walter Gropius das Bauhaus als völlig neuartige Kunstschule. Direkt vor meinem Hotel befindet sich eine Haltestelle der Buslinie 6, die vom Goetheplatz zum nahegelegenen Konzentrationslager Buchenwald fährt. In Deutschland liegen die Schrecken der Geschichte immer gleich um die Ecke. In München braucht man nur 30 Minuten, um von der Endstation einer S-Bahn-Linie nach Dachau zu gelangen. Und in Berlin muss man zwar einige Male umsteigen, um mit öffentlichen Verkehrsmitteln in den Norden der Stadt nach Sachsenhausen zu kommen, aber in gut einer Stunde schafft man es auch hier. Ein halbes Jahrhundert übt sich Deutschland nun schon in umfassender, alle Lebensbereiche beherrschender Wiedergutmachung. Die große moralische Wachsamkeit der Deutschen beeinflusst noch immer viel von dem, was sie tun. Der Historiker Fritz Stern meinte, die Deutschen hätten den Wunsch gehabt, an Hitler zu glauben, und er war überzeugt, dass sie sich dem Nationalsozialismus aus freien Stücken anschlossen. In seiner langen Wissenschaftskarriere beschäftigte sich Stern intensiv mit der Frage, warum und wie brach das menschliche Potenzial für das Böse so ausgeprägt in Deutschland aus? Auch der britische Historiker Alan J. P. Taylor hielt noch in den letzten Kriegsmonaten fest, die Geschichte der Deutschen ist eine Geschichte der Extreme. Sie umfasst alles, nur nicht die Mäßigung. Im Verlauf von 1000 Jahren haben die Deutschen alles erfahren, nur keine Normalität. Aus der Notwendigkeit der Erinnerung heraus etablierte sich allmählich ein ganz eigenes Vokabular. Vergangenheitsbewältigung, Vergangenheitsaufarbeitung, Erinnerungskultur und der äußerst umstrittene Begriff Kollektivschuld. Dieses Begriffsinstrumentarium prägt den Blick auf die deutsche Geschichte, sogar jener vor dem 20. Jahrhundert. Im Unterschied zu Frankreich, England und anderen Ländern kennt das heutige Deutschland keine großen Nationalfeiertage, sieht man einmal vom 3. Oktober, dem noch jungen Tag der deutschen Einheit, als eher zaghaftem Versuch dazu ab. Paraden gibt es allenfalls in folkloristischer Form oder bei kulturellen Veranstaltungen. Nirgends sieht man Prunk und Protz, was vielleicht die Leidenschaft insbesondere älterer Deutscher für die Königshäuser und Berühmtheiten anderer Länder erklärt. Welches andere Land würde seiner eigenen Schande ein Denkmal setzen? Und das auch noch direkt neben zweien seiner berühmtesten Wahrzeichen. Das Denkmal für die ermordeten Juden Europas, ganz in der Nähe des Brandenburger Tors und des Reichstags, lässt niemanden unberührt. Es ist das bekannteste Mahnmal für den Holocaust im heutigen Deutschland und auf dem Territorium des ehemaligen Dritten Reiches, aber es ist nur eines von vielen. Im Jahr 1992 machte der Künstler Gunther Demnig mit einer Idee von sich reden. Heute, fast 3 Jahrzehnte später, findet man mehr als 70.000 Stolpersteine in 120 Städten und Orten von insgesamt über 24 Ländern in ganz Europa. Solche Gesten der Erinnerung fielen den Deutschen nicht leicht. Und sie waren auch nicht von Anbeginn Teil der Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte. Die Bevölkerung Deutschlands brauchte nach dem Krieg fast 2 Jahrzehnte, um sich der ungebrochenen Wahrheit des Holocaust und anderer Gräuel zu stellen. Nach 1945 war ihre Stimmung von Schock und Demütigung geprägt. Die Strategie der Alliierten, die Moral der Bevölkerung durch Feuerstürme in ihren Städten zu brechen, hatte das Ende des Krieges sicher beschleunigt. Sie lieferte den Deutschen im Ergebnis aber auch das Gefühl, ihrerseits Opfer zu sein, auch wenn sie das nicht laut aussprachen. Es waren nicht wenige, die keinen moralischen Unterschied sehen wollten zwischen den Verbrechen der Nazis und dem schonungslosen Vorgehen der Alliierten. Der Wiederaufbau war anfangs eine ganz konkrete Angelegenheit. Das Bild der Trümmerfrauen hat sich der deutschen Psyche stark eingeprägt. Viele Männer kehrten als Versehrte aus dem Krieg zurück, nicht wenige blieben vorerst in Gefangenschaft. Mehr als 6 Millionen Menschen waren ums Leben gekommen oder wurden vermisst. Fast 10% der deutschen Bevölkerung und mehr als die Hälfte des städtischen Wohnraums lag in Trümmern. Das Verkehrs- und Transportsystem war durch Bombenangriffe systematisch zerstört, sowie ein Großteil der Versorgungsbereiche zusammengebrochen. George Orwell beschrieb im März 1945 seine Eindrücke in Köln. Die Herrenmenschen sind überall. Sie kurven auf ihren Fahrrädern durch die Trümmerhaufen oder eilen mit Krügen und Eimern zu den Wasserwagen. Man spürt seine beißende Wut, die für jene Zeit nicht untypisch war. Neil MacGregor stach ein anderes allgegenwärtiges Detail ins Auge. Der Handwagen ist ein starkes und konkretes Sinnbild des Leids. Und dieses Land musste nun über 12 Millionen weitere Menschen ernähren, die vor den anrückenden Russen aus dem Osten geflohen waren. Es handelte sich um die vermutlich größte Flüchtlingswelle in der Geschichte. Noch heute gibt es in Deutschland kaum eine Familie ohne einen persönlichen Bezug zu Menschen, die nach dem Zusammenbruch schwere Zeiten durchmachten. Dies ist ein lange verdrängter und viel zu wenig erforschter Aspekt der deutschen Geschichte. Ob es daran liegt, fragt sich McGregor, dass die Deutschen diese Ereignisse als gerechte Vergeltung für das Böse betrachten, das sie anderen antaten? Wenn ein Staat so viel Schlimmes angerichtet hat, wie reagieren wir dann auf das Leid seiner Bürger, das sich daraus ergibt? Wenn wir ihnen eine Kollektivschuld anrechnen, haben Einzelne dann überhaupt ein Anrecht auf Mitgefühl? In dem 2008 erschienenen Buch »Kalte Heimat – Die Geschichte der deutschen Vertriebenen nach 1945« untersucht der Historiker Andreas Kossert den Umgang mit diesen unglücklichen Menschen aus dem Osten. Sie wurden von ihren Landsleuten keineswegs mit offenen Armen empfangen. Ein bis heute heikles Thema in Deutschland. Selbst 70 Jahre nach Kriegsende, meint Kossert, wirke es noch in fast jeder Familie in Deutschland nach. Doch es setzte sich erst allmählich im öffentlichen Bewusstsein Deutschlands durch, da dieses Thema bis in die jüngste Zeit von rechtsextremen Revisionisten besetzt gewesen sei. In vielen Familien würde bis heute nicht über die Verluste und die Trauer von Eltern und Großeltern gesprochen. Die Besatzungsmächte hatten beschlossen, Deutschland durch Entnazifizierung, Entmilitarisierung und Wiederaufbau einen Neustart zu ermöglichen. Die meisten Deutschen dieser Zeit sahen sich entweder als Opfer oder als ahnungslose Mitläufer. Eine wirklich ernsthafte Debatte über die Beteiligung und Mitschuld an den Verbrechen sollte erst 2 Jahrzehnte nach dem Ende der NS-Herrschaft einsetzen. Bis dahin galt, was die Kriegsberichterstatterin Martha Gellhorn während einer Fahrt durch das besiegte Land in einer ironischen Reportage feststellte: Niemand ist Nazi, niemand ist je einer gewesen. Es hat vielleicht ein paar Nazis im nächsten Dorf gegeben. Oh, die Juden? Tja, es gab eigentlich in dieser Gegend nicht viele Juden. 2 vielleicht, vielleicht auch 6. Sie wurden weggebracht. Ich habe 6 Wochen lang einen Juden versteckt. Sie fügte hinzu, man müsste es vertonen. Dann könnten die Deutschen diesen Refrain singen. Und er wäre noch besser. Die Alliierten setzten in dieser Situation auf Pragmatismus. Sie gaben den Deutschen Wirtschaftshilfe und konzentrierten sich ansonsten mehr auf die Gefahren des Kommunismus als auf die Verbrechen des Faschismus. US-Präsident Harry Truman kam zu dem Schluss, dass Europa ohne massive Finanzspritze nicht wieder auf die Beine kommen könne. Sein Außenminister George Marshall formulierte es so: Es ist logisch, dass die Vereinigten Staaten alles in ihrer Macht Stehende tun sollten, um zur Rückkehr der normalen wirtschaftlichen Gesundheit in die Welt beizutragen, ohne die es keine politische Stabilität und keinen gesicherten Frieden geben kann. Das europäische Wiederaufbauprogramm, auch als Marshallplan bekannt, griff 18 europäischen Ländern mit mehr als 12 Milliarden Dollar unter die Arme, einer Summe, die heute mehr als 100 Milliarden Dollar entspräche. Den Löwenanteil erhielten das Vereinigte Königreich und Frankreich, gefolgt von Italien und Deutschland. Viele Nazis aus der mittleren und sogar der höheren Führungsriege wurden wieder auf ihrem früheren Posten eingesetzt. Ein sogenannter US-Unbedenklichkeitsschein, im Volksmund Persilschein genannt, war unschwer zu bekommen. Man brauchte sozusagen nur etwas historisches Waschpulver, um den Verdacht, den Nazis nahegestanden zu haben, wegzuwaschen. Es hieß, dass so mancher, der im braunen Hemd zur Entnazifizierung erschien, mit weißer Weste wieder herausspazierte. 1951 verabschiedete der Bundestag Artikel 131, der diesen Prozess formalisierte. Er ermöglichte es Beamten und Politikern, Richtern, Offizieren, Lehrern und Ärzten, umstandslos ihren Beruf weiter auszuüben, wenn sie den Prozess der Entnazifizierung überstanden hatten. Auch ihre Rentenansprüche blieben erhalten. Nicht wenige Wirtschaftsführer, die mit dem nationalsozialistischen Regime zusammengearbeitet hatten, konnten ihre alten Spitzenpositionen in Unternehmen wieder einnehmen. Nur 24 Hauptkriegsverbrechern wurde in Nürnberg der Prozess gemacht. 12 von ihnen wurden zum Tode verurteilt. Die Hinrichtungen fanden am 16. Oktober 1946 statt. Dies besiegelte offiziell die Schuld Deutschlands, vermittelte aber zugleich die Botschaft, dass das Kapitel des Krieges nun abgeschlossen sei. Die Regierungen im Nachkriegsdeutschland konzentrierten sich ganz auf den wirtschaftlichen Aufbau. Theodor Heuss, der erste Bundespräsident, erklärte, die einzige Chance der Deutschen sei nun Arbeit. Der Philosoph Hermann Lübbe stellte die Frage, ob der Wiederaufbau nicht nur unter der Voraussetzung eines kommunikativen Beschweigens möglich gewesen sei, während der israelische Historiker Saul Friedländer von einem ständigen Auf und Ab zwischen Erinnerung und Vergessen sprach. Noch in den 1960er Jahren wurde an den deutschen Universitäten kaum zu Kriegsverbrechen geforscht. Die erste umfassende Studie über den Völkermord der Nazis mit dem Titel »Die Vernichtung der europäischen Juden« stammte von dem österreichisch-jüdischen Historiker Raoul Hilberg. Er schloss das Buch bereits 1954 ab, aber es sollte bis 1961 dauern, ehe er es bei einem kleinen Verlag in Chicago unterbringen konnte. In Deutschland war die Scheu vor einer Publikation offenbar noch größer. Erst 1982 erschien der Text in dem kleinen Berliner Verlag Olle und Wolter auf Deutsch. Dies brachte Hilberg dann auch in Deutschland die akademische Anerkennung. Der Prozess gegen den geflohenen Nazi-Verbrecher Adolf Eichmann war eines der ersten weltweit im Fernsehen verfolgten Ereignisse. Zuschauer in aller Welt hingen vor den Bildschirmen und verfolgten die Zeitungsberichte. Eichmann leugnete weder den Holocaust noch seine Rolle bei dessen Organisation. Er versuchte es mit der altbekannten Verteidigungsstrategie, sich hinter dem Führerprinzip zu verschanzen. Er hätte, wie andere auch, nur Befehle befolgt, die von oben durch die Militärstruktur an ihn weitergeleitet worden seien. Er wurde in allen Punkten schuldig gesprochen und am 1. Juni 1962 gehängt. Sehr kontrovers wurde die Darstellung dieser Ereignisse durch Hannah Arendt aufgenommen. Die Zeitschrift New Yorker hatte die bekannte Publizistin mit der Berichterstattung über den Prozess in Jerusalem betraut. In ihrem 1963 erschienenen Buch »Eichmann in Jerusalem« schrieb sie, »Das Beunruhigende an der Person Eichmanns war doch gerade, dass er war wie viele.« Und dass diese vielen weder pervers noch sadistisch, sondern schrecklich und erschreckend normal waren und sind. Eichmann, so Arendt, habe nur an sein Weiterkommen gedacht und aus seiner kognitiven Distanz zu den Opfern heraus nicht realisiert, was er mit seinem Handeln anrichtete. Die Banalität des Bösen wurde von da an kontrovers diskutiert. Hannah Arendt war dem Vorwurf ausgesetzt, eine eigentlich eindeutige moralische Entscheidung zu psychologisieren. Die 60er Jahre waren im Westen von Musik, sexueller Befreiung und neuen, teils radikalen politischen Ideen geprägt. Charakteristisch für die Zeit waren eine fast weltweit verbreitete kritische Einstellung gegenüber den USA und die Ablehnung des Vietnamkriegs. Auch in Deutschland kam es zu heftigen politischen Protesten, die aber immer auch eine persönliche Komponente hatten. Sie entsprangen dem Zorn auf ein Establishment, das sich in den Augen vieler junger Menschen nicht der Vergangenheit stellte, geschweige denn Wiedergutmachung betrieb. Wohin man auch sah, überall wurden hohe Ämter von Personen bekleidet, die sich schuldig gemacht hatten. Der Einfluss der 68er ist bis heute stark. Das gilt ganz besonders für Deutschland. Urplötzlich meldete sich eine Generation zu Wort, die Fragen stellte und sich widersetzte. Das Aufbegehren der Jugend hatte neben einer positiven, gewaltfreien auch eine radikalere Seite, die sich in den 1970er Jahren unter anderem mit dem Terror der Rote Armee-Fraktion bahnbrach. Was diese beiden Seiten verband, war ihr Blick auf die deutsche Gesellschaft, wohingegen sich die Schlüsse, die sie daraus zogen, deutlich unterschieden. Fragt man Leute aus dieser Generation, die heute in ihren 60ern sind, welche öffentlichen Ereignisse ihr Verständnis der NS-Zeit nachhaltig beeinflusst haben, führen sie gewöhnlich drei Punkte an. Das erste ist Willy Brandts Kniefall in Warschau vor dem Mahnmal für den Aufstand im Warschauer Ghetto. Dieses eindrückliche Schuldbekenntnis des damaligen Bundeskanzlers spaltete im Dezember 1970 die öffentliche Meinung. Die Konservativen waren empört. Brandt betonte, es sei eine spontane Entscheidung gewesen, er habe ursprünglich bloß einen Kranz niederlegen wollen, empfand diese Art der Trauerbekundung aber nicht angemessen. Am Abgrund der deutschen Geschichte und unter der Last der Millionen Ermordeten tat ich, was Menschen tun, wenn die Sprache versagt. 50 Jahre später wurde diese Geste mit einer Sonderprägung der 2-Euro-Münze gewürdigt. Das zweite Ereignis war der Fernsehvierteiler Holocaust, an dem unter anderem Meryl Streep als Darstellerin mitwirkte und der 1978 in den Vereinigten Staaten vom Sender NBC ausgestrahlt wurde. Damit drang die Shoah in die Wohnzimmer eines Millionenpublikums auf der ganzen Welt. Im Januar 1979 wurde die Serie in einer Synchronfassung vom WDR gesendet, obwohl sich Kräfte von rechts außen bemühten, dies zu verhindern. Sie sprengten sogar 2 Sendemasten. Fast die Hälfte aller Haushalte in Deutschland, die ein Fernsehgerät besaßen, schaltete die 4 Folgen ein. Letztlich erreichten sie über 20 Millionen Zuschauer. Trotz der teils kitschigen und manchmal auch etwas weichgespülten Darstellung war die Serie ein Meilenstein der Fernseh- und Gesellschaftsgeschichte. Mit außerordentlicher Wirksamkeit trug sie die Schuldfrage über die Naziführung hinaus in die Familien. Sie dokumentierte die Planung der Endlösung der Judenfrage auf der Wannsee-Konferenz bis ins Detail und zeigte die Deportationen und die Vernichtung in den Lagern. Fernsehzuschauer riefen zu Zigtausenden beim WDR an, um auszudrücken, wie betroffen sie waren und wie sehr sie sich schämten. Das dritte Ereignis war ein staatsmännischer Akt. In einer Gedenkstunde des Parlaments am 8. Mai 1985, zum 40. Jahrestag der Beendigung des Krieges in Europa, hielt Bundespräsident Richard von Weizsäcker, zu jenem Zeitpunkt erst ein Jahr im Amt, eine Rede, die die bis dahin tiefste von einem deutschen Politiker vorgenommene Analyse der Schuld enthielt. Er nannte die Kapitulation Deutschlands einen Tag der Befreiung und erklärte, dass jüngere Generationen keine eigene Schuld bekennen könnten für Taten, die sie nicht begangen haben. Kein fühlender Mensch erwartet von ihnen, ein Büßerhemd zu tragen, nur weil sie Deutsche sind. Aber die Vorfahren haben ihnen eine schwere Erbschaft hinterlassen. Wir alle, ob schuldig oder nicht, ob alt oder jung, müssen die Vergangenheit annehmen. Wir alle sind von ihren Folgen betroffen und für sie in Haftung genommen. Hier machte er eine kurze Pause, um seinen Worten Nachdruck zu verleihen. Es geht nicht darum, Vergangenheit zu bewältigen. Das kann man gar nicht. Sie lässt sich ja nicht nachträglich ändern oder ungeschehen machen. Wer aber vor der Vergangenheit die Augen verschließt, wird blind für die Gegenwart. Wer sich der Unmenschlichkeit nicht erinnern will, der wird wieder anfällig für neue Ansteckungsgefahren. Mehr als 2 Millionen Exemplare des Manuskripts wurden gedruckt und in der Bevölkerung verteilt. Seine historische Ansprache war von großer Bedeutung, nicht nur wegen ihres Inhalts, sondern auch wegen ihres Verfassers. Denn dessen Familie war ebenfalls mit der Geschichte des Dritten Reichs verknüpft. Ernst von Weizsäcker, der Vater des Bundespräsidenten, hatte die Diplomatenlaufbahn eingeschlagen und unter anderem im Auswärtigen Amt der nationalsozialistischen Regierung als Staatssekretär gedient. Ab 1947 musste er sich wegen seines Beitrags zur Deportation französischer Juden nach Auschwitz vor dem Nürnberger Gericht verantworten, wurde schuldig gesprochen und zu einer Haftstrafe von 7 Jahren verurteilt. Im Oktober 1950 im Zuge einer Amnestie aber vorzeitig entlassen. Kurze Zeit später starb er an einem Herzanfall. Der Jahrestag fiel in eine Phase, als man im Land diskutierte, welche Form die Vergangenheitsbewältigung angesichts des langen Zeitraums seit Kriegsende annehmen solle. Bei einem Besuch in Israel 1984 erklärte Bundeskanzler Helmut Kohl nach Besichtigung der bedeutendsten Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem den Abgeordneten der Knesset, dass er zu einer Generation von Deutschen gehöre, der glücklicherweise keine Verantwortung zukomme. Ich rede vor Ihnen als einer, der in der Nazizeit nicht in Schuld geraten konnte, weil er die Gnade der späten Geburt und das Glück eines besonderen Elternhauses gehabt hat. Die Kontroverse über diesen Vorfall wurde zusätzlich befeuert durch Kohls Entscheidung, anlässlich eines Staatsbesuchs von Ronald Reagan 1985 die Kriegsgräberstätte Bitburg an der luxemburgischen Grenze zu besuchen, auf der neben hunderten Soldaten der deutschen Wehrmacht auch Angehörige der Waffen-SS bestattet waren. Insgesamt blieben die beiden Staatschefs nur ganze 8 Minuten auf dem Friedhof, da die Fahrt mit einem Besuch der Gedenkstätte von Bergen-Belsen verbunden war. Doch es reichte für eine Kranzniederlegung. Mit diesem Akt fühlten sich jene Deutschen bestätigt, die meinten, die Vergangenheit sei normalisiert. Wie viele von Kohls Handlungen schien auch diese Entscheidung ungeschickt. Doch verbarg sich dahinter eine komplexe und wohldurchdachte Absicht. Ganz in diese Reihe passte das geradezu ikonische Foto mit dem deutschen Bundeskanzler und dem französischen Staatspräsidenten François Mitterrand, wie sie bei einer Feierstunde zum 70. Jahrestag des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs in Verdun Hand in Hand dastehen. Kohl tat genau das, was viele Deutsche seines Alters taten. Er manövrierte sich mühsam durch die jüngere Geschichte, weigerte sich, sie unter den Tisch zu kehren und versuchte, der Erinnerung eine Form zu geben, ohne sich von ihr formen zu lassen. Dies waren die Strömungen in Politik und Wissenschaft, als ich 1985 meine Stelle in Bonn antrat. Es war die Zeit des sogenannten Historikerstreits. Ausgetragen wurde er zwar nur von einer kleinen Gruppe Intellektueller in den Feuilletons der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und der Zeit, doch er kennzeichnete den Beginn des Ringens um die Seele des modernen Deutschland. In bestimmter Hinsicht war es eine direkte Auseinandersetzung zwischen rechts und links. Den Startschuss gaben 3 konservative Historiker mit ihrem Versuch, die Singularität des Holocaust und damit die Schuld der Deutschen zu relativieren. Dies wurde von der liberalen Linken als gefährlicher Revisionismus und unhaltbare Verharmlosung zurückgewiesen. Die Auseinandersetzung begann im Juni 1986 mit der Veröffentlichung eines Essays von Ernst Nolte, damals Professor für Neuere Geschichte an der Freien Universität Berlin, unter der Überschrift »Vergangenheit, die nicht vergehen will«, eine Rede, die geschrieben, aber nicht gehalten werden konnte, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Darin plädierte er dafür, einen Schlussstrich unter die deutsche Vergangenheit zu ziehen, denn die Forderung, sich an die Nazizeit zu erinnern, sei wie ein Richtschwert über der Gegenwart aufgehängt. Nolte verstand sich als intellektueller Provokateur. Ihm ging es darum, die Konformisten in den europäischen Akademikerkreisen wachzurütteln. An seiner Seite standen die beiden Historiker Michael Stürmer und Andreas Hillgruber. Stürmer, der unter anderem auch außenpolitischer Berater von Kanzler Kohl war, war der Ansicht, Regierung, Medien und Historiker sollten zusammenwirken, um eine positive Sicht auf die Geschichte Deutschlands zu schaffen, sich weniger auf die 12 Jahre des Dritten Reiches zu fokussieren, sondern den Blickwinkel zu weiten. Der bekannteste Kritiker der Gruppe war der Sozialphilosoph Jürgen Habermas. In einem Artikel mit dem Titel »Eine Art Schadensabwicklung, die apologetischen Tendenzen in der deutschen Zeitgeschichtsschreibung« griff er den neuen Nationalismus der Rechten scharf an. Für ihn war und blieb Auschwitz Zeichen einer tiefen Zäsur in der deutschen Geschichte. Nach der Niederlage Hitlers hatte man, besonders im Ausland, gern die Theorie des deutschen Sonderwegs vertreten. Einer ihrer bekanntesten Anhänger war der US-amerikanische Historiker und Journalist William L. Shirer, der in seinem 1960 erschienenen Buch »Aufstieg und Fall des Dritten Reichs« eine gerade Linie von Luther zu Hitler zieht. Folgt man ihm, waren die Deutschen seit jeher für blinden Gehorsam und Unterwürfigkeit anfällig. Viele Kritiker bezeichneten Shirers Darstellung als verkürzt und unausgereift. Zwar hatte sich in den 1980er Jahren bereits ein differenzierterer Ansatz zur Frage der Kriegsschuld durchgesetzt, doch auch er war nicht weniger subjektiv gefärbt. Den tonangebenden Männern, Frauen traten damals kaum in Erscheinung, im öffentlichen Leben Deutschlands fiel es oft schwer, das Politische vom Persönlichen zu trennen. Die entbrannte Debatte wurde weltweit geführt. Das Internationale Institut für Holocaustforschung Yad Vashem widmete dem Historikerstreit eine gesamte Ausgabe seiner Zeitschrift Yad Vashem Magazine. Und in London wurde dazu eine Tagung abgehalten, unter Beteiligung renommierter Historiker und Publizisten wie Ralf Dahrendorf, Isaiah Berlin, George Weidenfeld und Fritz Stern. Der zeitliche Abstand, der die Rolle der eigenen Familie in der NS-Zeit für den Einzelnen in immer weitere Ferne rückte, hatte das Dilemma nicht entschärft. Wie und worüber sollten Historiker forschen, wie Künstler die Möglichkeit diskutieren, Deutsche auch als Opfer des Kriegs darzustellen, ohne sich den Vorwurf des moralischen Relativismus einzuhandeln. Ein Reizthema stellte die massenhafte Vergewaltigung deutscher Frauen in der ersten Jahreshälfte 1945 durch sowjetische Soldaten dar. Das in den Vereinigten Staaten 1954 anonym veröffentlichte Buch »A Woman in Berlin« schilderte die Ungeheuerlichkeiten in qualvollen Einzelheiten. Die Autorin beschreibt sich selbst als 32-jährige Angestellte in der Medienbranche. Der Bericht ihres Überlebenskampfes erstreckt sich über 2 Monate. Da sie den Vorteil hatte, Russisch zu sprechen, entschloss sie sich, einen gebildeten Offizier als ständigen Begleiter zu suchen und seine Geliebte zu werden, um auf diese Weise vor sonst üblichen wiederholten Vergewaltigungen und anderen Übergriffen geschützt zu sein. Das Buch wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt, zunächst jedoch nicht ins Deutsche. Als 1959 endlich ein Verleger in Genf gefunden war, stieß Anonyma, eine Frau in Berlin, auf eisige Ablehnung. Man beschuldigte die Autorin, berechnend und gefühlskalt zu sein, vor allem aber die Würde der deutschen Frauen herabzusetzen. Daraufhin verweigerte sie weiteren deutschen Auflagen ihre Genehmigung. 2003, fast 50 Jahre später, enthüllte der Journalist Jens Biski, dass der Text von einer Journalistin namens Martha Hillers stammte, die 2001 verstorben war. Er wurde in der anderen Bibliothek unter der Herausgeberschaft von Hans Magnus Enzensberger neu aufgelegt und diesmal von den Kritikern mit Lob aufgenommen. Monatelang stand das Buch auf der Bestsellerliste. 2005 erschien eine englische Neuausgabe, ergänzt durch eine Einleitung des britischen Historikers Anthony Beaver, der den Text als den beeindruckendsten persönlichen Bericht aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg bezeichnete. Ein ähnlich großes öffentliches Echo fand das 2002 erschienene Buch »Der Brand – Deutschland im Bombenkrieg 1940 bis 1945«, das sich mit den Flächenbombardierungen der deutschen Städte, insbesondere der Zerstörung Dresdens, befasst. Jörg Friedrich, sein Autor, war Kontroversen gewohnt. Er hatte sich bereits gegen den Vietnamkrieg eingesetzt und protestierte auch gegen den von Bush und Blair gemeinsam initiierten Irakkrieg. Friedrich wollte das Thema des Leids der Deutschen nicht länger allein den rechtsextremen Nationalisten überlassen. Sein Buch wurde zum Bestseller. Durch sein vorheriges Werk über den Nationalsozialismus war Friedrich zu einem gewissen Grad gegen Angriffe gefeit. Da er im Zusammenhang mit dem Feuersturm jedoch auch von Vernichtung sprach, warf man ihm vor, die deutsche Schuld zu relativieren. Den größten Eindruck hinterließ jedoch W.G. Semals Buch »Luftkrieg und Literatur«, das 1999 erschien. Der aus Bayern stammende und in Großbritannien lebende Autor und Literaturwissenschaftler diskutiert darin anhand mehrerer schriftstellerischer Werke, ob und inwiefern die deutsche Literatur kollektive Erfahrungen der Kriegszeit wiedergebe. Dies geschieht am offensten in dem Kapitel über den Bombenkrieg der Alliierten. Einige Jahre vor Erscheinen des Buches hatte die Königin Mutter im Zentrum Londons ein Denkmal für Arthur Bomber Harris enthüllt, den Oberbefehlshaber der alliierten Luftstreitkräfte, der die Bombardierungen deutscher Städte angeordnet hatte. Sebald erinnerte an die Zahlen. Annähernd 700.000 Zivilisten, darunter etwa 75.000 Kinder, waren verbrannt oder erstickt. Bomben mit dem Gesamtgewicht von 1 Million Tonnen auf 131 Städte und Ortschaften niedergegangen. Konkret ergab das, um nur einige Beispiele zu nennen, 31 Kubikmeter Trümmerschutt für jeden Einwohner Kölns. 6.865 Leichen, die wegen solchen Gefahr im Dresdner Stadtzentrum auf Scheiterhaufen verbrannt wurden, und Flammen, die in Hamburg bis zu 2.000 Meter in den Himmel stiegen. Die in den Adenauer-Jahren vorherrschende Amnesie beruhte seiner Ansicht nach nicht auf der Weigerung, Stellung zu beziehen, sondern auf einem verzögert einsetzenden Trauma. Gerade aber an der Unzulänglichkeit und Verkrampftheit der mir ins Haus geschickten unterschiedlichen Schriftstücke und Briefe konnte man ablesen, dass die in den letzten Kriegsjahren von Millionen gemachte Erfahrung nationaler Erniedrigung sondergleichen nie wirklich in Worte gefasst und von den unmittelbar Betroffenen weder untereinander geteilt noch an die später Geborenen weitergegeben worden ist. Für Deutschland war es von großem Wert, nun offen über die eigenen Wunden sprechen zu können. Nicht im Sinne einer Rechtfertigung, sondern weil es seit den 1980er Jahren, seit der Wiedervereinigung und auch schon in der Zeit davor gelernt hatte, sich mit seiner Schuld auseinanderzusetzen. Zivilcourage war Thema in der Schule. Gesetze sind zu befolgen, aber gilt dieses Prinzip auch dann, wenn sie ein Land in eine falsche Richtung führen? Man ermutigte die Schüler zu eigenständigem Denken, dazu auch Nein zu sagen und gegebenenfalls Widerstand zu leisten. Die Erinnerung an die Kriegsschuld ist im Laufe der Zeit nicht schwächer geworden. Es verblüfft mich immer wieder, wie viele Deutsche, insbesondere junge Menschen und jene in mittleren Jahren, unaufgefordert darauf zu sprechen kommen. Dies geschieht nicht in der Absicht, sich bloß die Vergangenheit zu vergegenwärtigen, obwohl das durchaus auch seinen Wert hat, sondern um sich zu vergewissern, dass aus ihr tatsächlich Lehren gezogen wurden. In Zeiten wie diesen, in denen autoritäres Denken, Nationalismus und unzivilisiertes Getöse in Europa und anderswo immer mehr an Boden gewinnen, spricht man in Deutschland über die Verbrechen des Dritten Reiches häufiger denn je. Niemand tritt heute mehr dafür ein, einen Schlussstrich zu ziehen. Der in den letzten Jahren weltweit aufkommende Populismus war Anlass zu ausführlicheren Analysen zum Wesen des autoritären Denkens und seiner Anziehungskraft im Kontext der heutigen Zeit. Am nachdenklichsten machte mich ein 2018 in einem Essayband erschienener Text, der die Frage stellte, ob sich in anderen Ländern ebenfalls eine Disposition für Gehorsam und Fügsamkeit finden ließe. Die westlichen liberalen Gesellschaften haben die Fähigkeit der Menschen, sie zu tolerieren, bis über alle Maßen strapaziert, schrieben die Wissenschaftler Karen Stanner und Jonathan Haidt. Dies sei eine natürliche Variation im politischen Charakter der Menschen, großenteils vererbbar und relativ unabänderlich, vor allem aber größtenteils immun gegenüber demokratischer Sozialisation und der Förderung von Multikulturalismus, sofern sie dadurch nicht noch verstärkt wird. Eine ernüchternde Einschätzung, angesichts derer man nur hoffen kann, dass alle Staaten wachsam bleiben. Ob in den Schulen oder in der Wissenschaft, ob in den Medien oder in der Politik, in Deutschland wurde die Abrechnung mit jedem weiteren Jahrzehnt detaillierter und schmerzlicher, aber auch nuancierter. Dies zeigt ein Land, das im Begriff ist, sich mit seiner Vergangenheit zu versöhnen. Ganz im Gegensatz zu anderen Nationen, die im Krieg Schuld auf sich luden. Japan, Österreich, Italien. Man betrachte nur Spanien mit seinem jahrzehntelangen Widerstand, General Francos sterbliche Überreste aus dem Tal der Gefallenen zu bringen. Als es 2019 endlich dazu kam, protestierte nicht nur eine kleine Gruppe von Extremisten, sondern ein durchaus beträchtlicher Anteil von Bürgern, die nichts dabei fanden, ihre Bewunderung für den faschistischen Diktator vor aller Welt zu zeigen. Die Wiedervereinigung und die Aufbruchsstimmung gaben den Deutschen Gelegenheit, Zeit und Raum, die vielen Traumata zu bewältigen, die sie anderen zugefügt hatten, sowie jene, die sie selbst erfuhren. Und dies doppelt. In zwei Diktaturen, beide schrecklich, wenn auch nicht miteinander vergleichbar. Aber vergessen will es niemand. Die Sehnsucht nach Stabilität. Angela Merkel und das Vermächtnis des Ostens. Auch mit größter Mühe lässt sich ein Land, das seit 1,5 Jahrzehnten von einer unbeugsamen, aus einer verschlafenen Kleinstadt stammenden Naturwissenschaftlerin geführt wird, wohl nur schwer schlechtreden. Der Aufstieg Angela Merkels und die Art, wie sie das heutige Deutschland geprägt hat, gehört zu den unglaublichen Geschichten in der Politik des frühen 21. Jahrhunderts. Dabei gab es nichts, was sie, als Frau, Protestantin, studierte Physikerin und geschieden, für ihr Amt prädestiniert hätte. Ich traf sie zum ersten Mal zu Beginn des Jahres 1990, als sie noch eine unauffällige Beraterin von Lothar de Maizière war. Während um sie herum das Chaos tobte, wirkte sie auf mich erstaunlich gefasst, wie sie voller Zurückhaltung und Ruhe im Ostberliner Palast der Republik bei ihrem Kaffee saß. Nie wäre ich auf die Idee gekommen, Eine ganze Generation Deutscher kennt kein anderes Staatsoberhaupt. Angela Merkel verkörpert Deutschlands tiefes Verlangen nach Stabilität. In all den Jahren hat sie nur selten über sich selbst gesprochen. Sogar als sie von der Zeitschrift Time 2015 zur Person des Jahres erklärt wurde, weigerte sie sich, ein Interview zu geben. Ihre Herkunft und ihre Rolle als Frau in der Politik sind Dinge, über die sie nicht gerne redet. Diese Zurückhaltung wurde mit der Zeit zu ihrem Markenzeichen. Einer ihrer ehemaligen Berater sagte mir, dass sie nur selten offen Gefühle zeige. Und zwar nicht, wie er betonte, weil sie kalt sei, sondern wegen der Erfahrungen in ihrer Kindheit und Jugend. Durch ihre Sozialisation im System der DDR ist sie sich stets bewusst, dass man auch von Freunden verraten werden kann. Weil sie von den Menschen wenig erwartet, ist sie auch nur selten enttäuscht. Andere Mitarbeiter berichten, dass vor allem ihr Interesse an Kultur ihr die nötige Bodenhaftung verleihe. Ulrich Wilhelm, Regierungssprecher von 2005 bis 2010, erinnert sich an lange Hin- und Rückflüge zu und von Gipfeltreffen, auf denen sie sich nicht nur über Politik unterhielten, sondern auch über Literatur und Kunst. Nur ein Jahr nach dem Mauerfall wurde Merkel Ministerin in einem politischen System, das ihr völlig fremd war. Bis heute ist sie eine der ganz wenigen Ostdeutschen, die es in der Politik bis an die Spitze geschafft haben. Damals suchten die etablierten Parteien Westdeutschlands Politiker aus dem Osten, die nicht vorbelastet waren und die sich in die neue Ordnung einfügen konnten. Bei der ersten Wahl zum Gesamtdeutschen Bundestag im Dezember kandidierte Merkel für die CDU in Mecklenburg-Vorpommern. Helmut Kohl nahm sie sogleich unter seine Fittiche und berief sie in sein Kabinett, in dem er ihr das damalige Ministerium für Frauen und Jugend anvertraute. Dass er sie »das Mädchen« nannte, war zwar nicht recht, aber sie ließ es geschehen. Aufmerksam verfolgte sie den Lauf der Dinge und die Gespräche. Sie musste vorsichtig sein, erinnert sich Wilhelm. Etwas anderes blieb ihr gar nicht übrig, denn die Leute fragten sich, ob sie überhaupt ernst zu nehmen sei. Sie ist sehr klug und hat mitgespielt. Kohl suchte ihren Rat, wenn er wissen wollte, wie die Ostdeutschen dachten. Sie hingegen hatte erwartet, dass die Westdeutschen viel dynamischer und energischer seien, sagte sie später. Also stellte sie sich um und ging auf Nummer sicher. Mariam Lau, Journalistin der Zeit und eine von Merkels Biografinnen, meint, Merkel erkannte rasch, wie risikoscheu und ängstlich die Wähler waren. Ein Eindruck, an dem sich im Laufe der Zeit nichts geändert hat. Gebäude können das Verhalten ihrer Nutzer prägen. Parlamentsgebäude prägen den Ruf eines Volkes. Die Glaskuppel auf dem von Norman Foster renovierten Reichstag ist ein Meisterstück, spiegelt sie doch die Psyche des modernen Deutschland. Die Bürger können darin kreisen und von oben auf ihre gewählten Volksvertreter herunterblicken. Das alte Parlament aus der Kaiserzeit mit all seinen negativen Konnotationen, in dem Hitler seine Reden hielt, war zu etwas verblüffend Modernem geworden, dank eines Briten. Die Wiedervereinigung gab dem Land die Gelegenheit zur Herausbildung einer neuen politischen Struktur mit mehr Stabilität und Transparenz. Diese Erwartungen verkörperte Merkel, die verlässliche Politikerin aus dem Osten, die es im Westen zu etwas gebracht hatte. Im November 2004, kurz bevor sie Kanzlerin wurde, stellte man ihr in einem Interview der Bild die Frage, welche Gefühle sie mit Deutschland verbinde. Sie antwortete: »Ich denke an dichte Fenster. Kein anderes Land kann so dichte und so schöne Fenster bauen.« Damit hatte sie nicht einfach bloß solide Häuser im Sinn. Ihre Antwort kann als Metapher für die Struktur eines Landes genommen werden, für eine Gesellschaft, die nichts höher schätzt als Verlässlichkeit. Diese Geschichte erzählte mir Stefanie Bolzen, die Großbritannien-Korrespondentin der Welt, verheiratet mit einem Briten und eine kluge Beobachterin der Politik beider Staaten. Bolzen erklärte mir, sie stimme Merkel zu. Sie hatte geplant, die zugigen Fenster ihrer Wohnung in London durch echte deutsche Kippfenster zu ersetzen. Da sie jedoch keine britischen Handwerker fand, die die von ihr gewünschte Qualität liefern konnten, importierte sie sie aus Deutschland. Ausländer wundern sich nicht nur über englische Häuser, sondern auch über englische Politik, in der oft auch nur Flickschusterei betrieben wird. Zwar durchaus kultiviert, aber amateurhaft. So vergleichen sie Großbritannien gerne mit einem herrschaftlichen Anwesen, überwucherte Gärten, knarzende Dielen, krumme Balken und Schiebefenster, die sich nie ganz schließen lassen. Irgendwie wunderschön, aber auch ziemlich verschroben. Das britische Parlamentsgebäude mit seinen leckenden Wasserrohren, den Toiletten aus viktorianischer Zeit, den überall lauernden Brandgefahren und den Ratten unter den Dielen wirkt deprimierend. Milliarden Pfund wurden schon ausgegeben, um es zu renovieren, und es werden wohl noch einige hinzukommen. Seine absurden Eigenheiten, die Parlamentsdiener in lächerlichen Uniformen, isolieren die Abgeordneten vom Alltag ihrer Wähler. Hier stellt man Tradition über Pragmatismus. Leider steht dieses Haus eher für ein einstudiertes Schauspiel mit gezielten Zwischenrufen als für die ernsthafte und konstruktive Zusammenarbeit, der sich die meisten Parlamentarier gern widmen würden. Das deutsche Parlamentsgebäude hingegen bietet Raum für jede denkbare wichtige Maßnahme. Alles im öffentlichen und politischen Leben ist auf Risikovermeidung ausgerichtet. Man sucht, wenn möglich, den Konsens, gibt einem verlässlichen Politiker den Vorzug vor einem glänzenden Redner. Die Bildung einer Koalition, die Existenz so vieler verschiedener Bündnisse sowohl in den Bundesländern als auch in den diversen Bundesregierungen der Vergangenheit, wären nicht möglich gewesen ohne die Bereitschaft zu Kompromissen. Die Verfassung, aber auch die politische Kultur, besitzen eine verblüffende Fähigkeit, Rebellen zu neutralisieren. Das bringt natürlich auch Nachteile mit sich, wie die Scheu vor dem Risiko und ein ausgeprägtes Sicherheitsdenken. Doch andere, und gerade die Briten, können daraus viel lernen und einiges womöglich übernehmen. Man braucht sich nur einmal die jüngere Vergangenheit anzuschauen. Wie kann aus den Auseinandersetzungen in einem Zwei-Parteien-System eine gute Politik erwachsen? Die Ära Merkel begann im November 2005. Nach einem leidenschaftslos wirkenden Wahlkampf hielten es nur wenige für möglich, dass sie lange an der Macht bleiben würde. Doch im Verlauf von 1-2 Jahren konnte sie ihre Stellung innenpolitisch festigen und sich in Europa den Ruf einer Führungspersönlichkeit erwerben. Stabilität und immensen Respekt im In- wie im Ausland erlangte sie ohne große Gesten. In einer Zeit, in der Wortgetöse Konjunktur hat, kennzeichnet Merkels Auftreten eher das Gegenteil. Dass sie in Berlin stets zum gleichen Friseur geht und dass man sie gelegentlich beim Einkauf von Lebensmitteln sieht, ist kein Zufall. Oder ihre Kunstbegeisterung. Faszinierend zu hören, dass sie hin und wieder persönlich die Direktoren ihrer Lieblingsmuseen anruft und darum bittet, ein bisschen länger geöffnet zu bleiben, damit sie sich, ohne Aufsehen zu erregen, die eine oder andere Ausstellung ansehen kann. Auf internationaler Ebene bevorzugt sie gut vorbereitete Verhandlungspartner, die nicht für Überraschungen sorgen. Zwar liebt sie die Vereinigten Staaten als Urlaubsziel, doch mit den letzten beiden Präsidenten kam sie nicht sonderlich gut zurecht. Ihre Beziehung zu Trump war schlichtweg fürchterlich. Sie verachtete seine ungehemmte Vulgarität. Er rächte sich, indem er sie öffentlich beleidigte. Überraschenderweise aber hatte sie, wenigstens anfänglich, auch Probleme mit Barack Obama. Seine Eloquenz machte sie misstrauisch. Als er sich 2008 um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten bewarb, bat sein Wahlkampfteam die deutschen Behörden um die Erlaubnis, in Berlin eine Rede halten zu dürfen, am liebsten vor dem Brandenburger Tor. Da sie eine Wiederholung von Szenen wie der mit John F. Kennedy, »Ich bin ein Berliner« und Ronald Reagan, »Mr. Gorbatschow, reißen Sie die Mauer ein«, fürchtete, ließ sie ihn wissen, dass sie es ablehne. »Man kann Regierungsaufgaben nicht mit Charisma lösen«, lautete ihre Begründung. Je länger sie im Amt war, desto mehr neigte sie zu Vorsicht, einer Politik der kleinen Schritte und zur Absicherung gegen alle Eventualitäten. Es sei ihr immer wichtig, jede mögliche Option einer Entscheidung durchzugehen, erklärte sie. Das vom Langenscheid Verlag erkorene Wort des Jahres lautete 2015 Merkeln als Bezeichnung für Zaudern oder Abwarten. Nach wie vor schreibt sie viele SMS, auch in Parlamentssitzungen, wo sie Freunde und Berater in Echtzeit mit einbezieht. Eine Angewohnheit, die ihr den Spitznamen Handykanzlerin einbrachte. In den ersten 2 Jahrzehnten des 21. Jahrhunderts prägten insbesondere Verlässlichkeit und Vorsicht als hervorstechendste und durch Angela Merkel personifizierte Merkmale das Leben in Deutschland. Im Guten wie im Schlechten ist die politische Kultur in Deutschland stets auf Abfederung bedacht. Zur Zeit von Merkels Amtsantritt sehnte sich das Land nach Stabilität. Denn Gerhard Schröders Hartz-IV-Reformen hatten zwar der Wirtschaft gewaltige Impulse gegeben, aber auch die Nation gespalten. Zudem waren im Zuge des Irakkrieges Deutschlands außenpolitische Bündnisse geschwächt und die anfängliche Euphorie nach dem Mauerfall war 15 Jahre später im vereinten Deutschland verflogen. Die Sehnsucht nach Stabilität lässt sich am besten verstehen, wenn man sich die Alternative ansieht. Zu Beginn des Sommers 1989 bekam ich meine DDR-Presseakkreditierung und zog nach Ost-Berlin. Den Ausweis mit Hammer und Zirkel im Ehrenkranz besitze ich noch heute. Meine Wohnung befand sich in einem tristen Plattenbau an der Leipziger Straße, damals die hässlichste Straße Berlins. Ich war einer der wenigen Ausländer im Haus. Die Umgebung war dunkel und fast menschenleer. Bis zur Grenze hatte man es nicht weit. Der Checkpoint Charlie lag nur einen Steinwurf entfernt. Als Bürger einer der alliierten Besatzungsmächte hatte ich die Freiheit, ganz nach Belieben zwischen Ost und West hin und her zu wechseln. Nach nur wenigen Monaten musste ich mir einen neuen Pass besorgen, weil im alten kein Platz mehr für die Stempel war. Inzwischen kannte ich einige der Offiziere am Grenzübergang. Doch das erzählte ich meinen neuen Freunden in Ostdeutschland nicht. Es wäre für sie zu schmerzlich gewesen. Zwar war die Wiedervereinigung der Bundesrepublik nach wie vor Thema und auch als Gebot im Grundgesetz verankert, aber kaum jemand glaubte, dass es einmal dazu kommen würde. Selbst gegen Ende 1987, auf dem Höhepunkt von Gorbatschows Perestroika, konnte sich nicht einmal ein Zehntel der Westdeutschen vorstellen, dass bis zum Ende des Jahrhunderts die zwei Deutschlands wieder zu einem geworden waren. Bei jedem Besuch Westberlins gehe ich in Gedanken den Mauerverlauf nach. Ob in der U-Bahn oder der S-Bahn, ob zu Fuß oder im Auto. Ich weiß stets, wann es nach drüben geht. In jenen heiklen Wochen 1989 hätte alles Mögliche schiefgehen können. Und wir verdanken es denen, die damals die Zügel in der Hand hielten, dass es nicht dazu kam. Rückblickend wird klar, dass der ostdeutsche Staat zu diesem Zeitpunkt nicht mehr funktionsfähig war. Die DDR hatte schon mehr als 2 Millionen Menschen durch Flucht verloren, als sie 1961 zu dem Schluss kam, diesem Problem nur durch den Bau einer Mauer beikommen zu können. So wundert es nicht, dass ihr politisches System keine Überlebenschance hatte, als sie eingerissen wurde. Eher sollte man sich fragen, wie es sich überhaupt so lange halten konnte. Mir stehen noch viele Momente vor Augen. Wir sind das Volk. Der Ruf nach Freiheit, der zum Leitmotiv der Wiedervereinigung wurde. Der Fall der Mauer selbst und die außergewöhnlichen Geschichten einzelner Menschen. Willy Brandts Erklärung, jetzt wächst zusammen, was zusammengehört. Der große, alte Mann der Sozialdemokratie, der Entspannung, signalisierte mit diesen Worten, dass es für Deutsche nicht mehr gefährlich war, sich als Einheit zu sehen. Kohl sprach zu einer begeisterten Menge vor dem Schöneberger Rathaus von der Bedeutung, dass wir besonnen bleiben und klug handeln, denn es geht um unsere gemeinsame Zukunft. 2 Wochen später stellte er sein 10-Punkte-Programm zur Überwindung der Teilung Deutschlands vor. Damals meinte er noch, der Übergang in die Bundesrepublik könnte ein Jahrzehnt dauern. Doch dann überschlugen sich die Ereignisse. Ich möchte hier nicht die unglaublichen Begebenheiten wachrufen oder aus ihrem historischen Zusammenhang reißen. Viel wichtiger ist mir zu zeigen, welche Wirkung die Wiedervereinigung auf Deutschland und den Rest der Welt hatte. War es aus heutiger Sicht das Vernünftigste, 1999 im Einigungsvertrag die 6 neu geschaffenen Bundesländer, das Land Berlin eingeschlossen, mit Hilfe des neu eingefügten Artikels 23 des Grundgesetzes einfach an die Bundesrepublik anzuschließen? Dies entsprach nicht den Plänen des 1948 zur Schaffung des Grundgesetzes erstmals einberufenen Parlamentarischen Rats. Die hatten vorgesehen, im Fall einer Wiedervereinigung das Grundgesetz mit Hilfe von Artikel 146 außer Kraft zu setzen und eine gesamtdeutsche Verfassung einzuführen. Letztlich aber ließ man das Provisorium einfach zur Dauerlösung werden. Noch heute wird lebhaft diskutiert, ob dieses Vorgehen richtig war. Und das ist sicher gut so. Jeder bedeutendere Jahrestag in Deutschland war Anlass für Schuldzuweisungen und Selbstkritik. Hätte man mehr tun müssen, um Teile der ostdeutschen Wirtschaft zu retten, sie umzustrukturieren und funktionsfähig zu machen? Es wäre zweifellos der bessere Weg gewesen. Besonders der Treuhandanstalt wird immer wieder besonderes Versagen vorgeworfen. Birgit Breuel, die sie in 4 von 5 Jahren ihres Bestehens leitete, gab im Vorfeld der Feierlichkeiten im November 2019 eine Reihe von Interviews. Die inzwischen 80-Jährige gestand ein: Natürlich haben wir Fehler gemacht. Das war sehr bitter. Aber ich fand den Weg, für den sich ganz Deutschland damals entschieden hat, grundsätzlich richtig. Das denke ich auch heute noch. Im August 2018 befanden sich unter den Gästen der Talkshow Markus Lanz auch Bernhard Vogel, ehemaliger Ministerpräsident von sowohl Rheinland-Pfalz als auch Thüringen, und die ostdeutsche Autorin Jana Hensel. Vogel konnte nur den Kopf schütteln über die Klagen der Ostdeutschen und Hensel bezichtigte die Westdeutschen der Arroganz. Schließlich kamen sie überein, dass sie beide recht hatten. Für euch im Westen war mit der Wiedervereinigung die Geschichte zu Ende, stellte Hensel fest. Für uns war es der Anfang. Die Älteren, die den Großteil ihres Lebens in der DDR verbracht haben, fanden für diese Haltung einen alles kennzeichnenden Ausdruck. Die Mauer im Kopf. Damit steht man vor der Frage, was die Ostdeutschen von heute ausmacht. Der Spiegel versuchte eine Antwort zu finden in einer Titelgeschichte im August 2019. So ist er, der Ossi. Darin ging er der Frage nach, wie der Osten tickt und warum er anders wählt. Der Artikel zog heftige Kritik nach sich. Und die Berliner Volksbühne widmete der weitläufigen Frage ost-westdeutscher Identität gleich eine ganze Reihe von Veranstaltungen. Ich selbst habe mit vielen Menschen gesprochen, um zu verstehen, wie Ost- und Westdeutsche aufeinander blicken. Zum Beispiel mit Bettina Letz, die seit 1982 in Potsdam als Familienrichterin arbeitet. In einem Eiscafé auf einem der herausgeputzten Plätze im Zentrum der Stadt erzählte sie mir, dass nach der Wiedervereinigung rund die Hälfte der Richter ihren Posten verloren. Je höher der Gerichtshof, desto wahrscheinlicher der Stellenverlust, da man davon ausging, dass die dort tätigen Juristen stärker in das politische System eingebunden waren. Am obersten Gericht behielt nur ein Richter seine Stelle. Einige Juristen ließen sich umschulen und wirkten in der Folge als Rechtsanwälte, als Justiziar in Unternehmen oder bei Sicherheitsunternehmen. Andere gingen in den Ruhestand. In der alten Zeit gab es nicht viel zu tun. Wenn der Staat einen bestrafen wollte, zögerte er nicht lange. Scheidungen waren nicht kompliziert, weil die Leute kaum etwas besaßen, was aufgeteilt werden musste. Und weil die Kinderbetreuung viel stärker in Händen des Staates lag. Jetzt, wo die Leute mehr Geld haben, erleben Rechtsstreitigkeiten eine Blüte und das Geschäft mit Prozessen boomt. In der DDR gab es insgesamt 600 Richter, erzählte sie mir. Die gleiche Zahl ist heute allein in Brandenburg tätig. Letz gehört zu jenen, die sich angepasst haben und die das bessere Leben schätzen. Doch dann sagte sie etwas, was mich anfangs erschreckte, bis ich es so oft auch von anderen hörte, dass es zu einer vertrauten Floskel wurde. Zu Beginn hätten sich alle noch ernsthaft bemüht, die Differenzen zu überwinden. Doch seit einigen Jahren treten sie wieder stärker hervor. Ihre Tochter von Mitte 20, berichtet sie, findet heute weniger Gemeinsamkeiten mit ursprünglich aus dem Westen stammenden Freunden als in ihrer Kindheit und Jugend. Letz, die Richterin, war mit einem Klempner verheiratet. Kurz nach der Wende ließen sie sich scheiden. Ich erkundigte mich so taktvoll wie möglich, ob allein persönliche Gründe dafür verantwortlich gewesen waren oder ob es auch mit den politischen Umbrüchen zu tun gehabt habe. Das eine lasse sich vom anderen nicht trennen, meinte sie, doch im Osten sei eine solche Verbindung nichts Außergewöhnliches gewesen. Leute aus dem Westen hätten jedoch eine derartige gesellschaftliche Diskrepanz zwischen den Eheleuten oft nicht nachvollziehen können. Man muss schon zugeben, es war eine komplette Übernahme und viele Themen sind einfach unter den Tisch gefallen. Eine andere interessante Begegnung war Rainer Kneifel Haferkamp. Er hatte eine sichere Stelle in der Rechtsabteilung des Bonner Auswärtigen Amts, aber ließ sich im August 1991 nach Ostdeutschland versetzen, um der neuen Landesregierung von Brandenburg beim Aufbau des Justizministeriums zu helfen. Sein Grundgehalt war deutlich höher als das seiner Kollegen aus dem Osten. Westdeutsche bekamen außerdem einen Zuschuss als Anreiz für den Umzug und ihren Einsatz, die sogenannte Busch-Zulage. Laut Kneifel-Haferkamp gab es zwei Bereiche, die zu Spannungen führten. Einer betraf die Ostdeutschen, die sich fragten, wer wen bespitzelt hat. Der andere das Verhältnis zwischen Ost- und Westdeutschen. Viele meiner Kollegen waren anfangs sehr zugeknöpft, was ich auch verstehen kann. Als man sich dann besser kennenlernte, zogen mich einige stärker ins Vertrauen als andere Leute. Sobald wir eine bestimmte Schwelle überschritten hatten, erzählten sie mir Dinge, die an einem westdeutschen Arbeitsplatz unter Kollegen nie angesprochen werden würden. Außer vielleicht unter wirklich guten Freunden. Im Gegensatz zu den Pendlern, die für ein verlängertes Wochenende zu ihren Familien zurückkehrten und nur Dienstag bis Donnerstag auf ihrem Posten waren, bemühte sich Kneifel-Haferkamp um Anpassung und gab sich Mühe, von den Ostdeutschen akzeptiert zu werden, obwohl er kein Geheimnis daraus machte, dass er auch weiterhin in West-Berlin wohnen bleiben würde. Wenn bei gesellschaftlichen Anlässen in West-Berlin Leute über die armen Verwandten spotteten, wenn Journalisten und Politiker Klischees verbreiteten, ärgerte er sich. Die Westdeutschen waren die ersten Ausländer, die uns enttäuscht haben. Antje Hermanau ist eine gestandene Politikerin. Das Gespräch mit ihr beschäftigt mich nachhaltig. Während der Wende gehörte sie zu den Mitbegründerinnen der Grünen in der DDR und nahm in Leipzig als einzige Frau unter 17 Mitstreitern an den Gesprächen am runden Tisch teil. Zwischen 1990 und 1994 war sie Abgeordnete im Sächsischen Landtag und zwischen 1994 und 2004 im Bundestag. Kurzzeitig mit einem US-Amerikaner verheiratet, was in der DDR höchst selten war, erwarb sie sich den Ruf, auf Unabhängigkeit bedacht zu sein und kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Eine klassische Regimekritikerin aus den Reihen der Linksliberalen. Bei einem Spaziergang durch Leipzigs Altstadt zeigt sie mir ihre ehemalige Wohnung mit Blick auf die Nikolaikirche. Bei der friedlichen Revolution saß sie in der ersten Reihe. Inzwischen ist alles anders, weil sie der Ansicht ist, dass die etablierten Parteien die Menschen, besonders ihre Landsleute, die Ostdeutschen und ihre geliebten Sachsen, im Stich gelassen haben, hat sie die Grünen nach 25 Jahren Mitgliedschaft verlassen. 2019, bei den Landtagswahlen in Sachsen, trat sie für die Freien Wähler an. Sie fährt mit mir in die 15 Kilometer südlich von Leipzig gelegene Kleinstadt Zwenkau, wo die Welt noch in Ordnung scheint. Die Grube des Braunkohletagebaus, der die Region einst belastet hat, wird nun saniert und zu einem Erholungsgebiet mit Wasserreservoir und See umgewandelt. Die Häuser sind sauber und ordentlich, ansonsten tut sich nicht viel. Wir treffen uns mit Heike Oehlert, eine populäre Lokalpolitikerin der Freien Wähler, selbstständig mit einem ambulanten Pflegedienst. Hin und her gerissen zwischen Sympathie und Konsternation verfolge ich ihre Gespräche. Die Freien Wähler wollen sich für jene einsetzen, die ansonsten für die rechtspopulistische AfD stimmen würden. Man stellt die Leute aus Sachsen und der DDR gern als unzivilisiert dar, nennt uns Hinterwäldler, obwohl wir mehr Kultur haben als sie. Als die anderen gegangen sind, sind wir hier geblieben. Aber niemand weiß zu schätzen, dass wir alles von Grund auf neu aufgebaut haben, sagt Hermenau. Sie nimmt sich viel Zeit und versucht stundenlang, mir die Umstände zu erklären. Wir werden gleich zweifach missachtet. Zum einen werden wir bedroht, und dann, wenn wir uns beschweren, heißt es, wir sind Rassisten, ergänzt Oehlert. Ich erkundige mich nach ihren Kindern. Ihr Sohn unterrichtet Gesellschaftskunde in der Stadt. Er ist allem Fremden gegenüber ebenso aufgeschlossen wie Sie, beteuert sie. Er versteht die Probleme nicht, die unsere Generation hat. Ich versuche, ihre Gefühle nachzuvollziehen, doch als die beiden das Thema Immigranten anschneiden, komme ich nicht mehr mit. Sie finden es ungeheuerlich, dass es in einigen Teilen Berlins Geschäfte gibt, in denen die Angestellten kein Deutsch sprechen. Und die Medien würden sowieso von den beiden großen Parteien und deren stinkreichen Freunden kontrolliert. Diese Frauen haben die Vergangenheit noch nicht hinter sich gelassen. Wir sind darin geübt, zwischen den Zeilen zu lesen und nicht alles zu glauben, was irgendwo geschrieben steht. Der vielleicht größte Fehler bei der Wiedervereinigung war das Versäumnis, in größerer Zahl Menschen aus dem Osten zu suchen, mit denen man hochrangige Posten besetzen konnte. Sie hätten eine Vorbildfunktion haben können. Natürlich wäre es undenkbar gewesen, die Führungsriege der SED in Ämtern mit Entscheidungsgewalt zu belassen. Doch selbst heute noch sind fast alle Schlüsselpositionen in den neuen Bundesländern mit Westdeutschen besetzt. Nach immerhin 30 Jahren werden Spitzenjobs in Politik, Rechtswesen, Militär und Unternehmen nur zu 1,7% von Ostdeutschen eingenommen, obwohl im Osten 17% der deutschen Bevölkerung leben. Keine einzige Universität in Deutschland wird von einer Person geleitet, die aus dem Osten stammt. Und nur 7% der 500 wichtigsten Firmen Deutschlands haben ihren Hauptsitz im Osten, unter den DAX-Unternehmen gar keins. Der Autor Frank Richter prägte den Begriff Verbitterungsstörung. Die Wende führte nicht nur das Ende eines Staates herbei, sondern auch die Auflösung einer Denkweise. Ökonomische Faktoren spielen bei der Verbitterung allerdings nur eine untergeordnete Rolle. Laut einer neueren Umfrage bezeichnen 75% der Einwohner Sachsens ihre wirtschaftliche Situation als gut oder sehr gut. Doch fast ebenso viele haben das Gefühl, als Bürger zweiter Klasse behandelt zu werden. Das Bruttoinlandsprodukt ist in den 6 östlichen Bundesländern heute beträchtlich höher als in den ehemaligen Staaten des Ostblocks und um einiges höher als in vielen südeuropäischen Ländern und auch im Norden Englands. Insgesamt hat die ehemalige DDR eine niedrigere Arbeitslosenquote als postindustrielle Regionen wie das Ruhrgebiet oder das Saarland. Doch es ergibt sich kein einheitliches Bild. Je abgelegener ein Gebiet, je dünner die Besiedlung, desto größer die Probleme. Als Experten zu Beginn der 1990er Jahre prognostizierten, dass man einen langen Atem brauchen werde und es Jahrzehnte dauern würde, um die Wirtschaft im Osten und Westen auf den gleichen Stand zu bringen, warf man ihnen Pessimismus vor. Inzwischen spricht doch das IFO-Institut für Wirtschaftsforschung in Dresden vom Jahr 2030 als relativ realistischer Prognose für das Erreichen dieses Ziels. Gegenwärtig liegt das reale monatliche Nettoeinkommen im Osten ungefähr 20% unter dem des Westens. Mit Hilfe von Transferleistungen, anderen Subventionen und geringeren Preisen für bestimmte Waren rückt der Gleichstand zwar näher, wird aber trotzdem erst in einigen Jahren erreicht sein. Auch wenn Unternehmen aus dem Westen nur selten Ostdeutsche in Führungspositionen berufen, so sind sie doch zumindest bereit, im Osten zu investieren. Die Summen, die in den vergangenen 30 Jahren ausgegeben wurden, sprengen alle Maßstäbe. Im Zuge des Aufbau Ost flossen 2 Billionen Euro in Infrastrukturprojekte. Ein derart lang anhaltender Transfer von Geldern und Ressourcen ist einzigartig auf der Welt. Ein modernes Äquivalent des Marshallplans. Wenn man aber bedenkt, dass lediglich die westliche Hälfte Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg in den Genuss der amerikanischen Großzügigkeit kam, ist das nur gerecht. Rund 1/5 der Gesamtsumme floss in Sanierung der Umwelt, in Schließung unsicherer Atomkraftwerke und in den Aufbau von Alternativen zur Abhängigkeit von der Braunkohle. Ehemalige Bürger der DDR erinnern sich sicherlich an die oberirdischen Rohrleitungen und die schwarzen Rauchschwaden, die ihre Städte unwirtlich machten. Den Ruß auf den Fensterbänken musste man ständig mit feuchten Tüchern aufwischen. Heute ist die Luft viel sauberer. Die Lebenserwartung, ein klares Indiz für die wirtschaftlichen Bedingungen, hat sich der im Westen angenähert. All dies hatte seinen Preis. Doch welches Land sonst hätte für den Aufbau Ost eine Solidaritätssteuer, den Soli, einführen können, ohne größere Proteste auszulösen? Die Bilanz ist äußerst eindrucksvoll. Was jemand aus dem Westen nicht sagen darf, will er nicht den Vorwurf der Überheblichkeit und Selbstzufriedenheit riskieren. Wesentliche Teile der Infrastruktur sind umgebaut. Die großen Städte wurden renoviert. Die Wirtschaft ist auf bestem Wege, mit der des Westens zusammenzuwachsen. Trotz aller Fehler, trotz aller berechtigten oder unberechtigten Vorbehalte ist Deutschland etwas gelungen, wozu andere nicht in der Lage gewesen wären. Und das ohne Hilfe von außen. Dabei blieb es Nettozahler der EU und überstand eine Rezession und weltweite Finanzkrise. Was also verbirgt sich hinter der Verbitterungsstörung? Eine Rolle spielt sicher der Umstand, dass die Menschen im Osten nie gefordert waren, sich mit ihrer Vergangenheit auseinanderzusetzen, weder mit der Nazizeit noch mit der Kommunisten. Täter oder Opfer, dieses Gegensatzpaar missachtet die komplexen Umstände, die Qualen plötzlicher Entscheidungen, die diffusen Grauzonen des Alltagslebens. Die Frage nach Verteilung und Ausmaß von Schuld wurde größtenteils auf der Ebene der Familien oder Gemeinden ausgehandelt. Jeder kannte jemanden. Die Stasi führte über 85.000 hauptberufliche Agenten, über eine 500.000 Informanten und verfügte über Akten von 6 Millionen Menschen. Angesichts einer solch gewaltigen Zahl von Dunkelmännern und Dunkelfrauen hätte man eine gewaltige bürokratische Maschinerie in Gang setzen müssen, um die individuellen Verwicklungen zu ermessen. Von außen wurde das System einhellig verurteilt. Doch kaum ein Westdeutscher oder Ausländer könnte die Frage, wie er selbst sich unter den Bedingungen eines solchen Systems verhalten hätte, beantworten. Die Standarderklärung, dass die Menschen im Osten doppelt zu leiden hatten, weil sie 2 Diktaturen hatten ertragen müssen, birgt eine problematische Sichtweise. Sie stützt sich auf das Konzept von Unschuld und Passivität und stellt das Dritte Reich moralisch auf eine Ebene mit der DDR. Daraus ergibt sich die spannende Frage nach der Einordnung der Diktatur in der DDR im weiteren Kontext der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts. Und was war mit der Entnazifizierung? Die DDR hat für die Verbrechen des Dritten Reichs nie Verantwortung übernommen. Vielmehr sollte mit dem antifaschistischen Staat unter der Diktatur des Proletariats ein Neubeginn markiert werden. Faschismus galt als natürliche Folge des ungezügelten Kapitalismus, und der Kapitalismus wurde, wenn auch abgewandelt, im Westen fortgeführt. In Westdeutschland ist die gängige Sichtweise, dass sich der Staat zwar vor allem in den ersten beiden Nachkriegsjahrzehnten mit der Aufarbeitung der Geschichte schwer getan, dennoch aber schließlich die historische Verantwortung angenommen habe. Nicht so die DDR. Susan Neiman, die in Berlin lebende amerikanische Moralphilosophin und Direktorin des Einstein-Forums in Potsdam, lässt das nicht gelten. Ihr jüngstes Buch »Von den Deutschen lernen, wie Gesellschaften mit dem Bösen in ihrer Geschichte umgehen können«, in dem sie auch das deutsche Bemühen, Wiedergutmachung für den Holocaust zu leisten, mit den bestenfalls halbherzigen Sühneversuchen Amerikas im Zusammenhang mit der Sklaverei vergleicht, liefert eine durchaus kontroverse Darstellung darüber, wie unterschiedlich sich die Menschen in Ost- und Westdeutschland mit dem Erbe des Krieges auseinandergesetzt haben. Sie zitiert den Autor Ingo Schulze mit dem Satz, der Antifaschismus ging vom Staat aus, und das war richtig so, und schreibt zum Vorwurf, in der DDR habe es keine Vergangenheitsaufarbeitung gegeben. Das Netteste, was ein Westdeutscher sagen wird, ist, dass in der DDR ein verordneter Antifaschismus herrschte. An guten Tagen bringen solche Bemerkungen Ostdeutsche zum Lachen, an anderen Tagen lösen sie wütende Fassungslosigkeit aus. Auch wenn ich der Ansicht bin, dass Neiman, die eine faszinierende Moralphilosophin und anregende Gesprächspartnerin ist, die DDR hier zu leicht davonkommen lässt, hat sie, wie andere zeitgenössische Autoren auch, in ihrem Buch Gedanken entwickelt, die weit über die einfachen Kategorien von Gut und Böse, Freiheit und Unterdrückung hinausgehen. Gleich hinter dem Haupttor des Zentralfriedhofs im Ostberliner Stadtteil Friedrichsfelde befindet sich ein von den restlichen Gräbern getrennter Abschnitt, der den Helden der Vergangenheit vorbehalten ist. Den Helden des Kommunismus, genauer gesagt. Ursprünglich stand dort das 1926 enthüllte Revolutionsdenkmal von Mies van der Rohe, das 1935 von den Nazis niedergerissen wurde. 1951 errichtete die DDR-Regierung auf dem Friedhof eine neue Gedenkstätte der Sozialisten. In ihrem Zentrum befinden sich 10 im Kreis angeordnete Gräber. Mit meinem Handy mache ich Aufnahmen der Grabstätten von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Neben ihnen liegt Walter Ulbricht. Mich befällt ein leichtes Unwohlsein. Wenigstens war die Friedhofsverwaltung so vernünftig, Erich Mielke, den Leiter der Stasi, an einer abgelegeneren Stelle unterzubringen. Der Obelisk in der Mitte des Ehrenfriedhofs trägt die Inschrift »Die Toten mahnen uns«. Wie wahr? Wenn sich Ostdeutsche über ihre Situation beschweren, sollten sie sich an ihr Leben vor der Wende erinnern. Eingesperrt in verrußten Städten, jederzeit von Informanten überwacht. gäbe es nicht eher Grund zu feiern? Auch für Angela Merkel ist das Glas scheinbar halb leer. Wir alle müssen verstehen, dass und warum die deutsche Einheit für viele Menschen in den ostdeutschen Bundesländern nicht nur eine positive Erfahrung ist, sagte sie in ihrer Rede beim Festakt zum Tag der deutschen Einheit 2019. Aber es gibt auch noch eine andere Sichtweise. Anstatt nach den Fehlern zu suchen, die gemacht wurden, könnte man sich die Frage stellen, welcher andere Staat eine Situation wie diese ohne größere Brüche bewältigt hätte. Viele andere hätten durch eine derartige Aufgabe einen Staatsbankrott erlebt und in der Folge erhebliche gesellschaftliche Umwälzungen. Trotz aller gegenwärtigen und vielleicht noch bevorstehenden Probleme haben Merkel und ihr Land etwas Außerordentliches geleistet. Hin und wieder macht die Kanzlerin darauf aufmerksam, aber sie ergeht sich nicht in Eigenlob. Immerhin ist sie länger im Amt als alle anderen Politiker Europas und des Westens. In einer Zeit der Krisen steht sie für eine Periode der Stabilität. Und so wird sie in der Geschichte eine herausragende Stellung einnehmen. Multikulti. Immigration und Selbstverständnis. Im Jahr 2015 gab der Hochkommissar der Vereinten Nationen für Flüchtlinge, UNHCR, die weltweite Zahl der Vertriebenen mit knapp 60 Millionen an. Das ist der höchste jemals vom UNHCR gemessene Wert. Im darauffolgenden Jahr mussten allein in Syrien 13 Millionen Menschen vor dem Krieg flüchten. Die Hälfte suchte außerhalb des Landes Schutz. Viele strandeten im Libanon, einem Land, das selbst schon seit vielen Jahren unter Gewalt, Instabilität und Armut leidet, oder in der Türkei. Auch Jordanien nahm über 1 Million Menschen auf. Ähnlich viele Flüchtlinge kamen schließlich nach Europa, wo Deutschland einer großen Zahl von ihnen eine neue Heimat bot. Wir schaffen das, erklärte Angela Merkel bekanntlich in der Sommerpressekonferenz 2015. Ähnlich äußerte sie sich wiederholt in den folgenden Wochen. Es war einer der Sätze, die ihre politische Karriere definieren sollten. Im September 2015 hieß Deutschland so viele Notleidende willkommen wie kein anderes Land in Europa. Es geschah aus Mitgefühl und um der Welt ein verändertes Deutschland zu zeigen. Sie handelte damit aber auch als Europäerin und nicht nur als Staatschefin Deutschlands. Am Münchner Hauptbahnhof nahmen in den nächsten Tagen hunderte Deutsche die eintreffenden Flüchtlinge mit Applaus in Empfang. Viele luden die Neuankömmlinge zu einem Willkommensessen ein. Sport- und Mehrzweckhallen wurden in Notaufnahmelager umgewandelt. Kliniken nahmen die Kranken auf, Schulen die Kinder. Deutschland zeigte sich von seiner besten Seite. Also, was ging in der Folge schief? Ging überhaupt etwas schief? Für Angela Merkel schon. Ihre Umfragewerte sanken. Sie sah sich gezwungen, ein Datum für ihren politischen Rückzug anzugeben. Viele stellten ihre Motive in Frage, und wenn nicht ihre Motive, so doch ihre Kompetenz. Ich bin da anderer Meinung. In meinen Augen war es einer der größten Momente der deutschen Wiedergutmachung nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Kanzlerin und ihre Berater waren vom Ausmaß der Krise sicher überrascht worden. Seit 2014 gelangten mehr und mehr verzweifelte Flüchtlinge nach Südeuropa, viele verloren ihr Leben bei der gefährlichen Fahrt über das Mittelmeer. Das war nicht die einzige Krise, mit der die europäischen Staatsführungen damals zu kämpfen hatten. Das scheinbar endlose Gerangel um Griechenlands Finanznöte sorgte für Streit und beherrschte die Schlagzeilen. Ein 1997 in Dublin geschlossener EU-Vertrag bestimmte, dass Asylsuchende sich im ersten EU-Land, das sie erreichten, bei den Behörden melden und dort bleiben sollten. Mit anderen Worten, der EU-Staat, dessen Boden ein Migrant zuerst betrat, musste diesen Fall behandeln, auch wenn der Geflüchtete gar nicht dort bleiben wollte. So einfach diese Lösung zunächst schien, in der Praxis erwies sie sich als ebenso untauglich wie ungerecht. Im Jahr 2004 hatte die EU mit dem Aufbau von Frontex begonnen, der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache, ein Apparat, der sich zunächst als weitgehend ineffektiv erwies. Griechenland und Italien waren der Situation nicht gewachsen. In Sachen Immigration war die Nachkriegsbilanz Deutschlands nicht gerade vorbildlich. Von den 1950ern an stützte sich die deutsche Wirtschaft stark auf die Hilfe tausender von Gastarbeitern, die zumeist aus der Türkei und Italien kamen und im Gastland nur wenige Rechte hatten. Ihre Integration in die Gesellschaft war nicht vorgesehen. Ihre politische Repräsentation erst recht nicht. Die Regierung zeigte keinerlei Interesse daran, etwas an ihrem Status zu ändern. Wenn es um die Staatsangehörigkeit ging, galt noch immer ausschließlich das Abstammungsprinzip. Und so stand in starkem Kontrast dazu die Politik der offenen Tür gegenüber den sogenannten Wolga-Deutschen. Nachdem ihnen während Gorbatschows Perestroika signalisiert worden war, sie könnten jederzeit ausreisen, wurde Deutschland zur neuen Heimat von über 2 Millionen Aussiedlern aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion, Immigranten, die aufgrund ihrer Abstammung umstandslos aufgenommen wurden. Vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte ist es schon verwunderlich, dass so lange nach dem Prinzip des Jus Sanguinis, des Blutrechts, über die deutsche Staatsbürgerschaft entschieden wurde. Erst im Jahr 2000 verabschiedete die Regierung Schröder ein Gesetz, das Kindern ausländischer Eltern, die in Deutschland geboren und aufgewachsen waren, unter bestimmten Voraussetzungen das Recht auf deutsche Staatsbürgerschaft zusprach. Der Richtungswechsel in der deutschen Einwanderungspolitik hat zahlreiche und komplexe Gründe. Einer davon ist, dass eine neue Generation Mitte linksorientierter Politiker ihr Land diverser und offener erscheinen lassen wollte. Zum Teil sind sie demografischer Natur, da seit langem die Zahl der Personen im Erwerbsalter ab und die der Rentner zunimmt, also schlicht ein Arbeitskräftemangel droht. Das macht sich besonders im Gesundheitswesen, in sozialen Einrichtungen und in der Bauwirtschaft bemerkbar. Angesichts der anhaltend niedrigen Geburtenrate und der alternden Bevölkerung lautet die Empfehlung von Experten für Demografie die Aufnahme von 500.000 Menschen pro Jahr. Ein neues Arbeitsgesetz für Immigranten mit der wohlklingenden Bezeichnung Fachkräftezuwanderungsgesetz ermöglicht qualifizierten Arbeitssuchenden, beispielsweise aus der IT-Branche, einen 6-monatigen Aufenthalt in Deutschland zur Jobsuche, vorausgesetzt, sie können dies aus eigenen Mitteln bestreiten. Das Gesetz eröffnet Asylsuchenden die Aussicht auf eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung, wenn sie Arbeit finden und ausreichende Deutschkenntnisse nachweisen. Seit 2015 hat die Hälfte aller Migranten, die mit der großen Flüchtlingswelle kamen, eine Arbeit gefunden oder eine Ausbildung begonnen. Ist das nun ein Erfolg oder ein Fehlschlag? Meiner Meinung nach kann sich die Bilanz sehen lassen. Laut der OECD steht Deutschland heute auf Platz 2 der bevorzugten Immigrationsziele nach den USA, die trotz der Trump-Ära immer noch den ersten Rang einnehmen. Deutschland führt vor Australien, das die Zugbrücken schon vor Jahren hochgezogen hat, sogar noch vor Kanada, das lange Zeit so stolz auf seine Willkommenskultur war. 2 Bilder aus den ersten Tagen des September 2015 gingen um die Welt. Wer kennt es nicht? Das Foto des toten 2-jährigen Alan Kurdi, der auf dem Bauch liegend im Sand eines Touristenstrandes unweit des türkischen Ferienortes Bodrum aufgefunden wurde. Wenige Tage später, am 5. September, entstand ein anderes Bild, fast 4000 Kilometer entfernt am Hauptbahnhof von München. Hunderte Deutsche waren mit Transparenten gekommen, auf denen Refugees Welcome stand. Sie hatten Blumen, Geschenke und Lebensmittel für die ersten Flüchtlinge dabei, denen erlaubt worden war, über Österreich aus Ungarn nach Deutschland einzureisen. Der Überschwang an Mitgefühl wurde live im Fernsehen übertragen. In den sozialen Medien gingen die Bilder sogleich um die ganze Welt. Endlich hatten die Flüchtlinge jemanden gefunden, der sie aufnahm. Sie hatten das Schlimmste hinter sich, so schien es wenigstens. Während die Zahl der Flüchtlinge, die Lampedusa, Kurs und andere Inseln und Häfen im Süden Europas ansteuerten, außer Kontrolle zu geraten schien, hatten andere Menschen die Route über den Balkan gewählt. Von Serbien aus versuchten sie nach Ungarn zu kommen, trafen dort an der Grenze aber auf hastig hochgezogene Stacheldrahtzäune, die von Hunden bewacht wurden. Wer sie zu überwinden versuchte, bekam Tränengas, Pfefferspray und Wasserwerfer zu spüren. Die nationalistisch-rechtspopulistische Regierung Ungarns zeigte sich unerbittlich und stellte die Flüchtlinge als Horde von Invasoren dar. Ihr Präsident, Viktor Orban, einst antikommunistischer Dissident, war der erste europäische Staatsführer, der von den wachsenden Ressentiments in der Bevölkerung profitierte und sie auch noch anstachelte. Merkel, die sofort erkannte, was vor sich ging, entschloss sich zu raschem Handeln. Sie ordnete an, die Tore Deutschlands zu öffnen, und schon am ersten Wochenende, dem 5. 6. September, kamen etwa 20.000 Menschen, zumeist aus Syrien, über die Grenze. An Sammelstellen gingen von Einzelhandel und Privatleuten so viele Spenden an Nahrung, Kleidung, Hygieneartikeln und Spielzeug ein, dass die Polizei die Bevölkerung aufforderte, nichts mehr zu bringen. Dies war die deutsche Willkommenskultur in Aktion. Laut dem Institut für Demoskopie Allensbach beteiligte sich in den ersten Monaten über die Hälfte der Bevölkerung im Alter von über 16 Jahren an der Hilfe. Die einen spendeten Geld, andere leisteten praktische Arbeit, etwa als Übersetzer oder bei Behördengängen. In den darauffolgenden Wochen kamen Hunderttausende Menschen ins Land, mit dem Zug, in Bussen und auch zu Fuß. Die meisten waren völlig mittellos, viele krank. Unter ihnen befanden sich auch zahlreiche alleinreisende Minderjährige, die vom Krieg und den Strapazen traumatisiert waren. Es ist eine Schande, dass sich kein anderes europäisches Land ähnlich großzügig zeigte. Europa wollte die Schotten dicht machen. Frankreich und England erklärten sich widerstrebend bereit, mehr Menschen aufzunehmen, allerdings nur über einen längeren Zeitraum gestaffelt. Das half nicht, das unmittelbare Problem zu lösen. Die Reaktion der Briten hätte kaum unterschiedlicher ausfallen können als die der Deutschen. Eine Kolumnistin des Mirror fasste es so zusammen: Ich kann mir einiges vorstellen, aber nicht, dass hunderte Briten Refugees Welcome auf Bettlaken schreiben und damit von den Klippen bei Dover winken. Sie fügte hinzu, dass Deutschland bereits vor dieser Welle laut UN-Statistiken den drittgrößten Anteil an Migranten der Welt hatte. Das Vereinigte Königreich stand an 9. Stelle. Trotzdem ist bei uns die Angst vor Migranten am größten. Die Deutschen hingegen hätten die Lehren aus ihrer Vergangenheit gezogen. Sie haben sich in Demut geübt und sich ehrliche Mühe gegeben, sich von ihrer freundlichen Seite zu zeigen. Wir hingegen haben uns einfach über sie lustig gemacht und uns vor der Welt als die moralisch Besseren dargestellt. Und nun laufen wir ernsthaft Gefahr, das Recht auf beides zu verlieren. Von 2014 bis zum Juli 2019 ersuchten in Deutschland mehr als 1,4 Millionen Menschen um Asyl, was beinahe die Hälfte solcher Anträge in der gesamten EU und 6-mal so viele wie in Frankreich ausmachte. Das Vereinigte Königreich nahm so gut wie keine dieser Migranten auf, sondern verschanzte sich hinter den ständig erhöhten Zäunen in den französischen und belgischen Häfen. Als im Dezember 2018 einige Iraner mit Schlauchbooten an den Stränden von Kent landeten, erklärte der damalige Innenminister Sajid Javid das zu einem bedeutenden Zwischenfall. Er kommandierte 2 Schiffe des Grenzschutzes aus dem Mittelmeer ab, um die Küste zu bewachen. Die britischen Medien stellten dieses Vorgehen als einen entschlossenen und klaren Schritt dar und nicht als die entlarvende Symbolpolitik, die es in Wirklichkeit war. Vor der Krise des Jahres 2015 fand die deutsche Immigrationspolitik keine klare Linie. Die von einer großen Koalition geführte Bundesregierung hatte versucht, Asylsuchende aus Albanien, Montenegro und dem Kosovo mit dem Argument an der Einreise zu hindern, dass ihre Heimatstaaten sichere Herkunftsländer seien. Einige von SPD und Grünen geführte Bundesländer blockierten dies im Bundesrat. Im Juli 2015 noch hatte Merkel anlässlich eines Bürgerdialogs in einer Rostocker Schule für einige Aufregung, vor allem in den sozialen Medien, gesorgt, weil die 14-jährige Palästinenserin Rim Savil während der ausführlichen Antwort der Kanzlerin auf ihre Frage zu weinen begann. Es ging um die Möglichkeiten der Schülerin, ihren Aufenthalt in Deutschland zu sichern, die Merkel in der ihr eigenen nüchternen Art zwar korrekt, für den konkreten Moment aber vielleicht zu sachlich darstellte. Ihre Versuche, das Mädchen zu trösten, konnten die Situation nicht mehr wirklich retten. Am nächsten Tag besuchten Journalisten Riems Schule in Rostock. Wie sie herausfanden, hatte das Flüchtlingsmädchen ein Einreisevisum zur medizinischen Behandlung bekommen. Ein Gehfehler, eine Folge davon, dass sie als Frühgeburt zur Welt gekommen war, hatte sich nach einem Autounfall im Alter von 5 Jahren noch verschlimmert. Bis zu ihrer Ankunft in Deutschland hatte sie kaum die Schule besuchen können und sprach natürlich kein Deutsch. Nun war sie eine der Besten ihrer Klasse. Merkel wurde vorgehalten, sich ihr gegenüber takt- und herzlos verhalten zu haben. Sie hätte gewirkt, als sei sie in Gedanken ganz woanders. Die Kanzlerin war gerade von einem wenig harmonisch verlaufenden Euro-Gipfel zur Finanzkrise Europas zurückgekehrt. Zwar hatte man sich auf einen Schuldenerlass für Griechenland geeinigt, doch nicht nur der griechische Ministerpräsident, das ganze griechische Volk fühlte sich durch Merkel und Deutschland gedemütigt. Das Ansehen der Kanzlerin in der Welt war gesunken. Beeinflusste das ihre nächsten Schritte? Vermutlich ja. Es war nicht die einzige Kritik, die an ihr nagte. Die deutsche Presse bewertete ihren Führungsstil fast unisono als uninspiriert und risikoscheu. Das mag dazu beigetragen haben, dass sie einen Monat später, als sie im Fernsehen Bilder von Stacheldrahtsperren an der ungarischen Grenze und von verzweifelten Flüchtlingen sah, alle Vorsicht fahren ließ und ihrem Herzen folgte. Sie unternahm keinen Versuch, diese Entscheidung mit ihren europäischen Partnern abzustimmen oder die Zustimmung des Parlaments einzuholen. Sie ließ die Flüchtlinge einfach ins Land. Und sie begründete es moralisch. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt anfangen, uns noch entschuldigen zu müssen dafür, dass wir in Notsituationen ein freundliches Gesicht zeigen, dann ist das nicht mein Land, erklärte sie. In Die Getriebenen, behauptet der Journalist Robin Alexander, Merkel hätte zunächst mit dem Gedanken gespielt, eine harte Linie zu fahren, sich aber angesichts von Umfragen anders besonnen. Auf der Höhe der globalen Welle des Mitgefühls, bevor sich andere Interessen wieder in den Vordergrund schoben, sprachen sich 93% der Deutschen für eine liberalere Einwanderungspolitik aus. Der Chef eines kleinen Unternehmens aus Leipzig, den ich traf, meinte, in Deutschland herrsche immer das Gefühl, irgendeine Schuld begleichen zu müssen. Deutschland dächte unentwegt, es müsse die Welt oder zumindest das Klima retten. Oder eben Menschen aufnehmen. So sieht es auch Andreas Röder, Professor für Neueste Geschichte an der Universität Mainz und Autor eines Buches mit dem Titel »Wer hat Angst vor Deutschland?« In seinen Augen war die Aufnahme der Migranten eine große moralische Wiedergutmachung für Deutschlands Kriegsschuld. Doch welche Motive Merkel damals auch bewogen haben, ob sie nun von moralischen Überlegungen, kurzfristigem politischem Kalkül oder von Gedanken an den Lauf der Weltgeschichte beeinflusst war, sie hat die Grenzen geöffnet und Deutschland dadurch verändert. Je stärker Merkel kritisiert wurde, desto entschlossener wurde sie. »Ich habe keinen Plan B«, erklärte sie bei Anne Will. »Meine verdammte Pflicht und Schuldigkeit besteht darin, dass dieses Europa einen gemeinsamen Weg findet.« Sie spürte zwar, dass die öffentliche Unterstützung nachließ und die Einigkeit in Europa bröckelte, doch das konnte sie nicht zulassen. Vorbehalte gegenüber Flüchtlingen wurden damals immer noch weitgehend nur hinter vorgehaltener Hand geäußert. Die zahlreichen sexuellen Übergriffe gegen Frauen in der Silvesternacht 2015 in Köln änderten die Stimmung im Land und brachten die unterdrückten Ressentiments an die Oberfläche. In den ersten Tagen wurde nur bruchstückhaft über die chaotischen Ereignisse berichtet. In einer Pressemitteilung der Polizei vom Neujahrstag war sogar von ausgelassener Stimmung und von weitgehend friedlichen Feiern die Rede. Doch am selben Tag machten auf Facebook Berichte über sexuelle Übergriffe rund um den Hauptbahnhof und den Kölner Dom die Runde. Am 4. Januar änderte der Polizeichef die Taktik. Letztlich lagen insgesamt fast 500 Anzeigen wegen sexueller Übergriffe vor, die von Belästigungen und Berührungen bis hin zu Vergewaltigung reichten. Dies hatte unmittelbare Folgen. Weithin sprach man nun von »unseren Frauen« und von der Notwendigkeit, sie zu verteidigen. Warum kamen die Tatsachen nur Stück für Stück ans Tageslicht? Einige Jahre später meinte ein erfahrener Reporter auf einer Fortbildungsveranstaltung für Journalisten in Berlin, seine Zunft sei zu langsam und zu vorsichtig gewesen im Zusammenhang mit Berichten über Probleme mit Flüchtlingen. Zumindest am Anfang. Damit habe man bestehendes Misstrauen noch geschürt. Diese Scheu in liberalen Kreisen, die Dinge beim Namen zu nennen, ließ sich nicht nur bei diesem Vorfall in Deutschland beobachten. Und sie beschränkte sich nicht auf die Medien. Auch die Polizei und die verantwortlichen Stellen der Stadt neigten eher dazu, alles herunterzuspielen. Vergleichbares gab es damals überall in Europa, so zum Beispiel in der nordenglischen Stadt Rotherham. Dort hatten von den späten 1980er bis Anfang der 2000er Jahre hauptsächlich muslimische Männer, zumeist weißen, minderjährigen Mädchen aus prekären Verhältnissen, systematisch nachgestellt und sie sexuell missbraucht. Selbst auf einen Bericht der Times hin schritten die Behörden nicht ein. Der offizielle Bericht war schockierend. Er enthüllte, wie eine Mischung aus Ignoranz, Inkompetenz, Sexismus und dem Unwillen, Vorwürfe gegen eine ethnische Minderheit zu erheben, dazu geführt hatte, das Problem über Jahre zu vernachlässigen. In den 1970er und 1980er Jahren glaubte man in Deutschland, das Problem der politischen Gefahr von rechts außen ein für allemal gebannt zu haben. Es galt, dem rechten Spektrum eine Stimme zu geben, dabei aber stets im allgemein respektierten Bereich zu bleiben. So sah es jedenfalls Franz Josef Strauß. Die CSU spielte eine entscheidende Rolle im Konzert der öffentlichen Meinung. Sie war nicht nach jedermanns Geschmack, aber hielt sich immer im Rahmen des Akzeptierten, ohne jemals die Verfassung herauszufordern. Davor hatte sich Strauß stets gehütet. Rechts von der Union dürfe es keine demokratisch legitimierte Partei geben, so sein Credo. Lange Zeit funktionierte das auch, von den Auftritten der NPD, DVU oder den Republikanern einmal abgesehen. Bis die AfD auf der Bildfläche erschien, die Alternative für Deutschland. Sie hatte ihren Durchbruch mit der Europawahl 2014. Innerhalb weniger Monate kam sie über die 5%-Hürde der Landesparlamente von Sachsen, Thüringen und Brandenburg, verlor aber zunächst aufgrund innerer Zerstrittenheit gehörig an Fahrtwind. Die Flüchtlingskrise holte die AfD aus der Bedeutungslosigkeit zurück und machte sie zu der Partei, die sie heute ist. Sie bastelt ein Narrativ, in dem sie als Fürsprecherin der hart arbeitenden Bevölkerung agiert, deren Sorgen sonst niemand berücksichtigt und in dem das linksliberale Establishment in eine gigantische Vertuschung verstrickt und ohnehin den etablierten Medien nicht zu trauen ist. Damit ist sie nicht allein. Ähnliche Ansichten wurden auch von Trump verbreitet und durch die Anhänger des Brexit geschürt. Während zu Beginn des neuen Jahrtausends in anderen europäischen Ländern populistische Parteien wie der französische Front National oder die niederländische Partei voor de Vrijheid, PVV, starken Zulauf hatten, war man in Deutschland bislang überzeugt gewesen, die Lehren aus dem Krieg gezogen zu haben und immun gegen die Bauernfängerei von Extremisten zu sein. Die Bundestagswahl 2017 führte zu einem politischen Erdbeben. Eigentlich hätte Merkels vierter Wahlsieg in Folge die Schlagzeilen beherrschen sollen. Stattdessen redeten alle nur vom Überraschungserfolg der AfD. Sie hatte bundesweit 12,6% der Stimmen und damit 94 Parlamentssitze errungen, mehr als die Grünen und die FDP. Durch die Weigerung der FDP, eine Koalition mit der CDU und den Grünen zu bilden, war Merkel gezwungen, ein weiteres Mal eine große Koalition mit der SPD einzugehen. Die AfD war nun die stärkste Oppositionspartei. Die meisten Deutschen waren sich sicher gewesen, dass so etwas niemals, unter keinen Umständen geschehen könne. Dies war nicht nur eine unmittelbare Bedrohung des politischen Systems, es erschütterte auch das Selbstverständnis des Landes. Ihre Anhänger projizierten alles Mögliche in die Protestpartei. Sie wurde ein Sammelbecken für Unzufriedene jedweder Couleur, ob es nun um die Wirtschaftslage oder das deutsche Selbstverständnis ging. Doch wieso hatte sie nicht nur im Osten, sondern auch im Westen Zulauf? Das Bild des typischen AfD-Wählers, die Älteren, die Abgehängten in den kleinen Städten im Osten Deutschlands, erzählt nur die halbe Geschichte. Viele Unterstützer aus der jüngeren Generation im Osten haben vergleichsweise gut bezahlte Jobs in der Industrie oder sogar sichere Stellen an Universitäten. Man könnte fast meinen, sie wollten sich verspätet für die Probleme ihrer Eltern in den unruhigen Jahren Anfang der 1990er rächen, als sie selbst noch gar nicht auf der Welt waren. Generell konservativ und risikoscheu befürchten sie, dass die Globalisierung ihre Probleme weiter verschärft. Die Rechtsextremen, die schon immer zur Gewalt neigten, sind in ihren Aktionen brutaler geworden. Und dennoch schienen die lokalen Polizeikräfte anfangs nur zögerlich auf deren Einschüchterungsversuche zu reagieren. Das war vielleicht kein Zufall. Besteht doch seit langem der Verdacht, dass die Polizei von rechts unterwandert ist. Im Oktober 2020 war einem Bericht des Bundesamtes für Verfassungsschutz zu entnehmen, dass in mehr als 1400 Fällen Soldaten, Polizisten und Sicherheitsbeamte extremistische Aktionen verdächtigt wurden. Der Bericht ging davon aus, dass die tatsächliche Zahl der Extremisten mit hoher Wahrscheinlichkeit größer war als bislang bekannt und warnte vor den Gefahren, die auch von einer nur kleinen Zahl gut ausgebildeter, radikalisierter Offiziere ausgehen könnten. Thomas Haldenwang, Präsident des Bundesverfassungsschutzes, sprach in diesem Zusammenhang von einer erheblichen Gefahr. Der jüngste Verfassungsschutzbericht nennt die Zahl von 24.000 bekannten Rechtsextremisten. Die Hälfte davon soll gewaltbereit sein. Eine im Rahmen einer Fernsehdokumentation durchgeführte Umfrage ergab, dass die Hälfte aller Kommunalpolitiker schon Hassmails und andere Bedrohungen erhalten hatte. 8% der Gemeinden meldeten tätliche Angriffe auf einheimische amtliche Vertreter. Die Drohungen und die Gewalt begannen im Herbst 2015 stark zuzunehmen. Henriette Reker, Kandidatin für das Amt der Kölner Oberbürgermeisterin, wurde bei einem Attentat schwer verletzt. Andreas Holstein, CDU-Bürgermeister von Altena, wurde mit einem Messer attackiert. Und mit dem furchtbaren Mord an Walter Lübcke wurde im Juni 2019 die Grenze endgültig überschritten. Die AfD distanzierte sich zwar formell von der Tat, warf aber den etablierten Medien vor, solche Ereignisse zum Vorwand zu nehmen, ihre Partei in ein schlechtes Licht zu rücken. Hätte es die illegale Grenzöffnung durch Kanzlerin Angela Merkel mit dem unkontrollierten und bis heute andauernden Massenzustrom an Migranten nicht gegeben, würde Walter Lübcke noch leben, erklärte Martin Hohmann, Bundestagsabgeordneter der Partei. Der Mord löste auch Nachdenklichkeit auf dem rechten Flügel der CDU aus. Einige ihrer Spitzenpolitiker, darunter solche mit Ambitionen für das Kanzleramt, hatten in den Monaten zuvor beim Thema Flüchtlinge ebenfalls mit populistischen Thesen gespielt. Die AfD verstand es gut, unter dem Deckmantel der Opferrolle die Bevölkerung aufzuhetzen. Nach ihrer Darstellung hatte sie einen Meinungskorridor eröffnet, um dort Fragen des deutschen Selbstverständnisses, der Kultur und Immigration zu diskutieren. Ähnliche Probleme findet man in praktisch allen westlichen Staaten. Mordanschläge auf Politiker, Joe Cox in Yorkshire, Gabby Giffords in Arizona, die Spaltung der Gesellschaft durch sich selbst bestätigende Meinungsblasen, die Feigheit von Unternehmen Stellung zu beziehen und die Rolle der Medien bei der Verbreitung extremer Positionen. Für Deutsche ist es in dieser hochexplosiven Umgebung besonders schwierig, die Grenzen zwischen dem Illegalen und dem bloß Geschmacklosen und Unerfreulichen, aber Legalen zu wahren. Sie stehen hinter dem Grundrecht auf Meinungsfreiheit und tun ihr Bestes, es zu stützen. Im Vereinigten Königreich hatte Dominic Cummings, Chefberater von Boris Johnson, der in seinem Blog regelmäßig in ungeschminktem Ton über den Blob herzieht, wie er Staatsdiener, die BBC und andere gerne abfällig nennt, verkündet, er suche Spinner und Außenseiter für die Regierungsarbeit, bevorzugt Datenspezialisten. So kam auch Andrew Sabesky zu einem Job als Regierungsberater. In einem Posting aus dem Jahr 2014 hatte Sabesky Politikern empfohlen, bei den Einwanderungsgesetzen doch auch die unleugbar vorhandenen Intelligenzunterschiede zwischen den Rassen zu berücksichtigen. Im selben Jahr behauptete er, dunkelhäutige Menschen hätten im Schnitt einen niedrigeren IQ als Weiße. Auf sein Konto geht auch der Vorschlag, Empfänger von Sozialleistungen dazu anzuhalten, weniger Kinder in die Welt zu setzen als Menschen mit Arbeit und einer eher gesellschaftstauglichen Persönlichkeit. Die Downing Street verteidigte zunächst seine Einstellung, doch schließlich musste er doch zurücktreten. Für die Entourage von Boris Johnson und weite Teile der Medien war auch dies nur Teil des üblichen politischen Gezänks. Man stelle sich vor, was in Deutschland los wäre, wenn jemand mit auch nur annähernd solchen Ansichten einen wichtigen Posten erklommen hätte. Es hätte einen riesengroßen Aufschrei gegeben. Nicht nur im eigenen Land, sondern in der ganzen Welt. Nicht zuletzt bei den Briten, die lieben gerne auf die Deutschen eindreschen. Merkels Entscheidung, die Grenzen zu öffnen, hat Deutschland für immer verändert. Zumindest darin stimmen alle überein. Doch so unermüdlich sie ihre Politik der Grenzöffnung verteidigte, schließlich änderte sie ihren Kurs. Im März 2016 vereinbarte sie mit der Türkei, Einwanderer, die über Griechenland gekommen waren und auf ihrem Weg nach Deutschland dort keinen Asylantrag gestellt oder eine Ablehnung erhalten hatten, aufzunehmen. Im Gegenzug bekam die Türkei die visafreie Einreise in den Schengen-Raum für ihre Bürger und 6 Milliarden Euro Hilfe zur Unterstützung der Betreuung der Flüchtlinge. Dieses Arrangement ist seitdem wiederholt ausgebaut worden. Ist von multiethnischen Gesellschaften die Rede, denkt man automatisch zuerst an die Vereinigten Staaten, obwohl auch andere Länder mit langer Kolonialgeschichte wie Frankreich, Westafrika und Maghreb und das Vereinigte Königreich, indischer Subkontinent, Ostafrika und Karibik eine starke multiethnische Identität entwickelt haben. Deutschland hat man hier seltener im Blick, obwohl die Tatsachen für sich sprechen und das schon lange vor der Krise des Jahres 2015. Heute haben mehr als 20 Millionen Deutsche, ein Viertel der Bevölkerung, einen Migrationshintergrund. Nur 15% von ihnen kamen als Asylbewerber, der Rest als normale Migranten. Ungefähr 2/3 der Einwanderer nach Deutschland kommen aus der EU. Im Unterschied zu Brexit-England herrschen in der deutschen Bevölkerung keine übermäßig starken Vorbehalte gegenüber Osteuropäern, zumindest soweit sie in der Lage sind, ihren Lebensunterhalt eigenständig zu bestreiten. In Deutschland leben über 3 Millionen Menschen mit türkischen Wurzeln. Ich sitze mit Cihan Sügür in der Kantine des Stammwerks von Porsche in Zuffenhausen. Er macht eine glänzende Karriere im Unternehmen, ein Musterbeispiel für Integration, Erfolg und harmonisches Zusammenleben. Als Corporate Influencer gehört er zum IT-Team der Zentrale. Zuvor war er schon bei IBM, der Deutschen Bahn und Olympus beschäftigt und er ist erst 29 Jahre alt. Sein Großvater war Bergmann aus der Türkei, einer der ersten Gastarbeiter in den 1950er Jahren. Ein Teil seiner Familie stammt aus Georgien. Sügür wurde schon in den jüngeren Jahren politisch aktiv. Als Schüler schrieb er einen offenen Brief an Politiker und Fernsehmoderatoren, in dem er sich über die Weigerung der Regierung beschwerte, türkischstämmigen Deutschen, im Unterschied zu Angehörigen anderer Nationen, eine doppelte Staatsbürgerschaft zu gewähren. So erhielt er die Einladung, in einer Jugendsendung des ZDF aufzutreten. Schließlich unternahm er einen für junge Menschen aus ethnischen Minderheiten in Deutschland ungewöhnlichen Schritt. Er trat in die CDU ein. Auf Einladung der Konrad-Adenauer-Stiftung nahm er an einer Delegation nach Israel teil. So weit, so erbaulich. Als er jedoch in der CDU das Bündnis der Muslime gründete, dem sich etwa 30 der rund 1000 muslimischen Mitglieder der Union anschlossen, wendete sich die Stimmung gegen ihn. »Die wollen die Partei kapern«, hieß es auf einmal hinter vorgehaltener Hand. Und wen sie mit »die« meinten, ist klar. Doch Sügür ließ sich nicht unterkriegen und setzte seinen erfolgreichen Weg fort. Er ist ein Global Shaper auf dem Weltwirtschaftsforum und gründete dessen Stuttgart Hub. Außerdem arbeitet er für eine Stiftung, die junge Migranten fördert. Sügür ist ein klassischer Immigrant der dritten Generation, voll integriert und 100%ig in Stuttgart zu Hause. Woanders zu leben, könnte er sich nicht vorstellen. Dennoch fragt er sich, wie so viele andere, ob er wirklich erwünscht ist. Je mehr man sich integriere, desto größer der Konflikt, bemerkt er nüchtern. Wer an den Kern von Machtstrukturen rühre, werde zur Bedrohung. Er glaubt, dass er niemals zu den Bio-Deutschen gerechnet werden wird. Wie der Fußballstar Mesut Özil und mehr als 1 Million andere, wird wohl auch Sügür für manche immer ein Plastikdeutscher bleiben, ein Begriff aus der rechten Szene. Ende 2019 kündigte der chinesische Dissident Ai Weiwei an, Deutschland verlassen zu wollen und nach Cambridge umzusiedeln. In die Reihe von Gründen, die er anführte, gehörte auch Unhöflichkeit. Die Taxifahrer seien hier besonders unfreundlich. Na schön, denkt man. Ist das alles? Doch so oberflächlich war seine Kritik nicht. Deutschland, sagte er, scheue sich, China wegen seines Vorgehens in Hongkong zu kritisieren, weil es die Handelsbeziehungen nicht gefährden wolle, womit er nicht ganz Unrecht hat. Und dann schlug er mit der bewährten Nazi-Keule zu. Deutschland ist ein Land, das es sehr genau nimmt. Seine Menschen empfinden es als bequem, unterdrückt zu werden. Das kann man auch in China beobachten. Sobald man sich einmal daran gewöhnt hat, kann man das angenehm finden. Und man spürt, welche Wirkung das hat, was für ein Bild das produziert, ein Gefühl von Macht, verstärkt durch den Eindruck einer Gemeinschaft. Und er fuhr fort, Sie tragen heute einen anderen Anzug, nicht den, in dem Sie in den 1930ern auftraten, aber einen, der immer noch dieselbe Funktion erfüllt. Sie identifizieren sich mit dem Kult dieses autoritären Denkens. Auf die direkte Frage, ob er das Deutschland von heute mit der Nazizeit vergleichen wolle, antwortete er, Faschismus ist das Konzept, eine Ideologie über andere zu stellen und der Versuch, diese Ideologie dadurch reinzuhalten, dass man andere Denkweisen herabwürdigt. Das ist Nazidenken und genau dieses Nazidenken findet sich auch heute im täglichen Leben Deutschlands. Dieses Interview mit dem Guardian verunsicherte die Deutschen, verletzte sie aber auch. Deutschland hatte dem Künstler den roten Teppich ausgerollt. Gewiss, er hat jedes Recht, seiner Wege zu gehen, aber was brachte ihn dazu, solche Anschuldigungen zu erheben? Nicht, dass die Deutschen nicht genügend Selbstkritik übten, das tun sie beinahe täglich. Sie wissen nur zu gut, dass die Bedrohung durch den Extremismus real ist. Die Turbulenzen der vergangenen 5 Jahre waren für viele wie ein Schock. Sie mussten feststellen, dass ihr Land, von dem sie so gerne glauben wollten, es sei immun gegen Rassismus und religiös motivierten Hass, genauso anfällig dafür ist wie jedes andere auch. Aber was, so ihre Frage, hatte die fortlaufende Selbstkritik in der Vergangenheit dann gebracht? Waren all diese Bemühungen vergebens gewesen? Die größte ihrer Ängste betrifft die Beziehung des Landes zu seiner jüdischen Gemeinde. Viele Deutsche hatte es mit Stolz erfüllt, dass ihr Land allmählich wieder von Juden auf der ganzen Welt akzeptiert wurde. Nirgendwo in Westeuropa war die jüdische Gemeinde in den vergangenen Jahrzehnten so schnell gewachsen wie in Deutschland. Berlin war wieder ein wichtiges Zentrum jüdischen Lebens. Die Menschen kamen hauptsächlich aus Israel, aber auch aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion und anderen Ländern, in denen sich Juden bedroht fühlten. Insgesamt ist die Zahl der in Deutschland lebenden Juden immer noch niedrig. Sie beträgt kaum mehr als 100.000. In den vergangenen Jahren seit dem Anstieg des nationalistisch gefärbten Populismus in den USA und Europa haben sich antisemitische Vorfälle, Beschimpfungen und tätliche Angriffe auf Juden verstärkt, auch in Deutschland. Laut einem Bericht des Innenministeriums nahm die Zahl solcher Verbrechen 2018 um 20% zu, wobei 9 von 10 Fällen auf das Konto von Rechtsextremisten gingen. Dass die Zahlen in Frankreich noch höher sind, kann keineswegs beruhigen. Gerade der Anschlag auf die Synagoge in Halle im Oktober 2019 verstörte viele nachhaltig. Im Jahr 2018 schuf die Bundesregierung das neue Amt des Antisemitismusbeauftragten. So begrüßenswert das ist, so bedrückend ist es, dass dies überhaupt nötig war. Im Mai des darauffolgenden Jahres erklärte der neue Amtsinhaber Felix Klein in einer seiner ersten öffentlichen Äußerungen, »Ich kann Juden nicht empfehlen, jederzeit überall in Deutschland die Kippa zu tragen. Das muss ich leider so sagen.« Er habe seine Meinung im Vergleich zu früher leider geändert und begründete dies mit der zunehmenden gesellschaftlichen Enthemmung und Verrohung, die dem Antisemitismus einen fatalen Nährboden böten. Deshalb forderte er die Gesetzeshüter zur besonderen Wachsamkeit auf. Klein glaubte damit verantwortlich zu handeln. Doch man warf ihm Übertreibung und Schuldzuweisung an die Opfer vor, was beides gewiss nicht in seiner Absicht lag. Seine Lageschilderung löste in Deutschland wie im Ausland Sorge aus. Es wurde zu Demonstrationen gegen den Antisemitismus aufgerufen. Die Bild-Zeitung druckte eine Kippa, die man sich ausschneiden und aufsetzen konnte. Neben anderen Zeitungen äußerte sich auch die New York Times aufs Höchste alarmiert. Deutschland zeige sich wieder von seiner schlimmsten Seite, hieß es. Juden seien dort nicht sicher. Im Dezember 2019 besuchte Merkel anlässlich des 75. Jahrestages der Befreiung das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Begleitet vom Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, schritt sie durch das Tor mit der bedrückenden Inschrift »Arbeit macht frei«, bevor sie in einer Schweigeminute verharrte. An die Verbrechen zu erinnern, die Täter zu nennen und den Opfern ein würdiges Gedenken zu bewahren, das ist eine Verantwortung, die nicht endet. Sie ist nicht verhandelbar und sie gehört untrennbar zu unserem Land, sagte sie bei dieser Gelegenheit. Im Februar 2020 kam es zu einem der bislang schwersten Anschläge. Diesmal waren die Opfer Migranten, hauptsächlich Muslime. 9 Menschen starben, als ein Mann in einer Shisha-Bar in Hanau wild um sich schoss. Wie sich herausstellte, hatte er seit langem rassistische Äußerungen im Internet gepostet. Die Reaktion auf den Anschlag waren Trauer und Entsetzen gleichermaßen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung formulierte eine von vielen geteilte Ansicht. Der Staat und seine Organe, Polizei, Verfassungsschutz, Geheimdienste, müssen jetzt aufrüsten. Technisch, aber auch mental. Sie müssen sich, wie Israel, bis an die Zähne bewaffnen und wachsam sein, weil die hier lebenden Migranten und Ausländer auch von Todfeinden umgeben sind. Es mag ein Einzeltäter gewesen sein, aber Politiker und Medien verwiesen auch auf die Atmosphäre der Intoleranz. Die Sicherheitsorgane wurden angewiesen, sich neu auszurichten. Sogar Innenminister Horst Seehofer erklärte, die größte Gefahr kommt von rechts. Mit der Zunahme von Populismus und Nationalismus überall auf der Welt und mit der AfD im eigenen Haus stellt sich in Deutschland die Frage nach der Belastbarkeit der Demokratie, insbesondere der eigenen. In politischen Diskussionssendungen wird die Frage erörtert, ob Verhältnisse wie in den 1930er Jahren wieder aufleben. Und schon ist in Diskussionen wieder häufiger von einem deutschen Sonderweg die Rede. Für ausländische Journalisten bedeuten Nachrichten über Rechtsextremismus in Deutschland, insbesondere wenn es zu Gewalttaten kommt, stets Schlagzeilen. Das gilt heute nicht weniger als früher. Während meiner Zeit in Bonn, Mitte der 1980er Jahre, hatte ich stets eine einfache Lösung zur Hand, wenn es, was selten vorkam, nichts Nennenswertes zu berichten gab. Ich durchkämmte die Lokalpresse nach irgendeiner Geschichte, in der Neonazis vorkamen. Die war immer schnell gefunden. Ein paar Krakeler hatten in Bochum oder Bielefeld Hitlerlieder gesungen oder sich mit Antifa-Leuten geprügelt. Meine Zeitung nahm mir solche Berichte dankbar ab, insbesondere wenn auch zu Hause nichts los war. Jeder Vorfall dieser Art ist abstoßend. Hier ist kein Platz für Nachsicht. Doch worauf es immer, ob in Vergangenheit oder heute, ankommt, ist der Kontext. Deutsche Freunde fragen mich häufig, ob ihr Land eine besondere Neigung zu einer hässlichen und gefährlichen Politik hat, von der sie gehofft hatten, sie sei ein für alle Mal überwunden. Diese Wachsamkeit ist wichtig. Der Aufstieg der AfD war alarmierend. Ihre Popularität mag während der Pandemie gesunken sein, aber mit all den wirtschaftlichen und sozialen Problemen, die sich daraus ergeben, wäre es äußerst naiv anzunehmen, dass sie keine Bedrohung mehr darstellt. Doch nichts deutet darauf hin, dass diese Trends in Deutschland ausgeprägter sind als anderswo. Extremistisches Denken hat sich in den letzten Jahren auf der ganzen Erde ausgebreitet. Selbst die angeblichen Musterschüler der Demokratie, die skandinavischen Länder, bleiben davon nicht verschont. Was Deutschland von allen anderen unterscheidet, ist seine Geschichte. Und genau diese Geschichte gibt auch Anlass zur Hoffnung, dass es im Unterschied zu anderen Ländern, die dem Populismus verfallen, diese Ära der Intoleranz überstehen wird. Den Kinderschuhen entwachsen. Deutschlands Rolle in einer gefährdeten Welt. Das Deutschland des Jahres 2021 hätte kaum etwas zu befürchten, würde es eine gewichtigere Rolle in unserer gefährdeten Welt anstreben. Die Welt hingegen schon, sollte es darauf verzichten. In der Politikwissenschaft wurde Deutschland als widerstrebender Hegemon und neue zivile Weltmacht bezeichnet. Und schon Henry Kissinger meinte, Deutschland ist zu klein für die Welt und zu groß für Europa. Seit Kriegsende gab es immer Kräfte, auf die sich Deutschland stützen konnte. Es delegierte die Verantwortung für Verteidigung und Sicherheit an andere, an die Vereinigten Staaten, an die NATO und in jüngerer Zeit an die EU. Dabei zeigte es sich, wenn es um Unterstützung der Verbündeten durch Geheimdiensterkenntnisse, bei Hilfsmissionen und bei entscheidenden Abstimmungen ging, stets als verlässlicher Partner. Aber es brauchte sich nicht selbst die Hände schmutzig zu machen, war behütet wie ein Kind. Seit der Wiedervereinigung haben sich die Erwartungen geändert. Mit Deutschlands Größe stiegen auch die Anforderungen. Die erste militärische Intervention in der Ära nach dem Kalten Krieg war der Zweite Golfkrieg, der Saddam Hussein 1990 aus Kuwait vertrieb. Sie wurde von einem Militärbündnis von 35 Staaten durchgeführt, eine Demonstration von Einheit, wie sie George W. Bush 10 Jahre später nicht noch einmal herstellen konnte. Der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl ließ sich nicht lange bitten und stellte logistische Unterstützung und Milliarden von D-Mark zur Verfügung. Doch an der Verfassung oder ihrer Auslegung durch die Politiker gab es nichts zu rütteln. Deutschland war die aktive Teilnahme an militärischen Aktionen untersagt. 1992, wenige Monate nach Auflösung der Sowjetunion und dem endgültigen Fall des Kommunismus in Europa, erschien Francis Fukuyamas treffende Analyse jener Zeit und Deutschlands Dilemma. In seinem Buch »Das Ende der Geschichte – Wo stehen wir?« befasst der Autor sich mit dem Aufstieg der liberalen Demokratie. Unter Bezug auf Hegel und Marx spricht er von einer neuen Ebene des Fortschritts, die die Menschheit erreicht habe. Anders ausgedrückt, der Westen hatte sich durchgesetzt. Bill Clinton und Tony Blair entwickelten das Konzept einer gezielteren Außenpolitik, den liberalen Internationalismus. Der Westen habe die Pflicht, wann immer er auf Unterdrückung stieß, sie zu beenden und die demokratischen Werte und die Menschenrechte zu verteidigen, notfalls auch mit Gewalt. Der Kosovo-Konflikt entwickelte sich zu einem Zeitpunkt, der für Deutschland nicht ungünstiger hätte sein können. Gerhard Schröder war gerade erst Bundeskanzler geworden und hatte kaum Erfahrungen in der Außenpolitik. Im Oktober 1998, nur wenige Wochen nach seiner Amtsübernahme, stand er vor einer extrem schwierigen Entscheidung. Die Öffentlichkeit war aufgebracht über die ethnischen Säuberungen auf dem Balkan. Die Untätigkeit der Politiker während der serbischen Invasion in Bosnien und des Massakers in Srebrenica und auch der Völkermord in Ruanda hatten die Menschen sensibilisiert. Hinzu kam der starke Druck durch Clinton und Blair. Zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg und ohne Rückendeckung eines UNO-Mandats schickte Deutschland Soldaten in den Krieg. Die NATO führte 38.000 Kampfeinsätze, an denen auch 14 deutsche Tornado-Kampfflugzeuge teilnahmen.